kann die Hörer ja auch hören. Ja, Trello, ich, wir reden ja Trello. Genau. Habe ich jetzt eine Trello-Schulung mal gesehen. Und es, außer dass es ein bisschen scheiße aussieht, das muss man schon sagen, das Programm selber. Ja, das läuft auch so komisch nach rechts weg zu breit, anstatt nach unten. Das hätten sie geschickter aufbauen können. Aber ansonsten ist das. Das ist richtig gut. Wir machen, also darüber machen wir mittlerweile echt komplett die Immobilienabwicklung. Also wenn mit dem Mieter was ist, du musst dir ja merken, sehe ich jetzt gerade, wir haben gerade den Fall, ist der Handwerker da gewesen, dann musst du dir einen Termin setzen, um nachzugucken, ob er auch da war, weil die melden sich alle nicht. Also es ist echt schlimm. Und was haben wir noch vor, was müssen wir an der Wohnung noch machen? Dafür ist dieses Trello echt geil. Und das kann Heike von der Arbeit auch aufrufen, das ist ja entscheidend, von überall. Und da können wir uns gut koordinieren, weil das ist echt so ein Problem, wenn beide arbeiten. Auf der Arbeit selber versuche ich gerade jetzt mal Slack so anzutesten. Das ist so, wenn verschiedene Leute an einem Projekt arbeiten, ja, so wie es eigentlich sein sollte. Weißt du, dass da nicht 20.000 Mails hin und her gehen mit großen Verteilern, sondern dass du dann immer siehst, Änderung von da und da reingestellt. Aber was mich heute richtig angekotzt hat, weißt du, ich bin jetzt mit dem Fahrzeug meiner Frau hier und da haben wir immer Kaugummis drin, so für Krümel, die hat die dann immer hinten, die isst immer gerne ein Kaugummi. Und ich hatte heute auch ein Kaugummi gesucht, und nicht gefunden. Stattdessen hatte ich vorne diese Minzdinger, weißt du, die finde ich so ätzend, die man so lutschen muss. Ja. Oh, ätzend. Dann musste ich jetzt, ich habe den Kaugummi nicht gefunden, jetzt muss ich das die ganze Zeit so durchlutschen. Also bei mir eindeutig Kaugummi statt diese Minzdinger. Ich weiß gar nicht, aber die sind ja so beliebt bei den Leuten immer. Ja, verstehe ich auch nicht. Die schmecken auch nicht richtig nach Minze. Das ist immer wieder so ein Bonbon. Es ist so rau, dass irgendwie die Zunge abschaben soll. Was es auch nicht macht. Das schabbert richtig auf der Zunge rum. Und vor allen Dingen geht das auch gar nicht gegen. Apropos Mundgeruch. Ich habe jetzt zugeschlagen. Papa Türk war bei den Blitzangeboten im Angebot. Ja, der ist ja. Und da habe ich endlich mal dieses Shisha und diese Cola getrunken davon. Die Cola kannst du vergessen. Schmeckt wie Arsch auf Eimer. Das Shisha-Apple-Ding, also dieses Apfel-Shisha, das schmeckt nur, wenn es richtig kalt ist. Das geht. Und am besten ist tatsächlich der Minztrunk. Also als Büchse perfekt. Also kann ich dir nur empfehlen. Da hast du dann wirklich, da kannst du einen Döner essen, trinkst den Trink. Ja. Und dann kannst du jemanden abknutschen, was man ja im Geschäftsleben nicht so häufig macht, aber funktioniert. Siehst du, so, die, jetzt 19 Uhr. Die gucken auch gerade das Moritz Neumeier Video. So, ich muss mal einen nach dem anderen. Erstmal fangen wir jetzt mit MixLR an. Live Now, diesmal fragt er mich nicht nach dem Titel ab. Sonst fragt er mich immer nach dem Titel ab. Ich hoffe, die hören uns schon auf MixLR. Und jetzt kommt 1000 Mikes. Und da muss ich ja noch einmal die Sterntaste drücken. Und jetzt müssten wir überall zu hören sein. Hast du den Ton ausgestellt? Meistens kommt doch jetzt, willkommen bei 1000 Mikes. Kam gar nicht. Weiß ich nicht. Nee, Ton habe ich auch aus hier. Müssen wir jetzt noch ready to rumble. Leute, schreibt mal was in den Chat, ob ihr uns hört. Ja, läuft. Jo. Siehst du, es läuft. Perfekt. Am Bein runter. Jetzt will er die Apps aktualisieren. Das ist so typisch, aber das macht bei Android Gott sei Dank nichts. Ja, dann nach 2 Wochen wieder. Also wie die Themen, sage ich mal, wird heute eine kurze Folge. Na, da wäre ich noch nicht ganz überzeugt. Kurze Folge heißt 1/4 Stunde nur. Und wir begrüßen mal den Chat mit der Schweigen. Ich will mal uns selber nennen. Das sind also heute auch wenige, ne? Muss man mal aufbemängeln hier. Feuerweizer ist wieder dabei, der Gleiter ist dran, der Griso, Halvor, Hamichel, Interceptor, J682, Schlemmer, Kescher und Stellinger. Eigentlich immer dieselben. Ich glaube, die gehen gar nicht raus. Die haben sich da irgendwie so ein Bot installiert. Die bleiben komplett. Ist auch vernünftig, von Sendung zu Sendung und zu warten. So erwarten wir es eigentlich auch. Ich muss mal gucken. Unsere Lautstärken sehen, glaube ich, auch ganz gut aus. Ja, wir können eigentlich frisch, fromm, fröhlich loslaufen. MixLR läuft, das läuft, alles gut. Ja, was haben wir von der letzten Folge? Hast du mal reingehört? Ja. Ich höre ja mittlerweile tatsächlich mal in unsere Folgen immer so rein, damit ich auch ein bisschen Eindruck kriege. Also mein Eindruck war nie wieder in so einem Café. Vor allen Dingen, wir waren das ja eigentlich gar nicht. Also, ich habe da reingehört und habe gedacht, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube immer noch, da hat auch Phonic Mist gebaut. Ich habe mir jetzt das Original nicht mehr angehört, aber die haben das Geschirrklapper echt in den Vordergrund gebracht, weil so laut war das da drinnen nicht. Ich habe das gar nicht im Laden gar nicht, ist mir das gar nicht aufgefallen. Na, ich habe das ja auch, mir ist das auch nicht aufgefallen und wir hatten gar nicht so viel Geschirr. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist der eine Typ, der da reinkam und den Kuchen bestellt hat, der ja irgendwie in der Lautstärke geredet hat. Ja. Ich hätte mich einfach nur. Ich glaube, das war aber auch nicht das Geschirr bei uns auf dem Tisch. Das war wirklich das Geschirr, was die da hinten sortiert haben. Ja. Das war nicht bei uns auf dem Tisch, das Geklapper. Ich habe wirklich mal lange reingehört. Das geht eine halbe Stunde am Anfang, geht's extrem. Also der hat offensichtlich dahin abgewaschen und das Mikro hat das alles schön mitgeschnitten. Da sieht man mal, dass das Ohr anders hört als das Mikro. Ey, das war, als ich da so reingehört habe, habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt im Auto sitze, würde ich allerdings die schweigende Mehrheit auch verfluchen. Ich, ich habe mir nur gedacht, ich habe zuerst habe ich gedacht, sag mal, hast du selber so, aber ich habe ja gar nichts gegessen, ich hatte ja nur einen Tee. Ja. Und das, den hat sie mal abgeräumt, da war es dann tatsächlich. Ja, aber das hörte man einzeln, aber das andere war wirklich Geschirr, das überhaupt nicht bei uns auf dem Tisch stand. Nee, ich habe mir das, ich habe jetzt wirklich länger reingehört, weil das interessierte mich jetzt auch mal. Und das passiert mir nicht nochmal, so ein Scheiß, ey. Also das ist. Ja, Feuerweite schreibt bei Phonikli Brio nicht bei uns. Genau, sondern eher im Café, habe ich das Gefühl. Also, wir haben halt nicht alle Tassen im Schrank gehabt. Wir werden darauf achten, dass bei der nächsten Folge, dass wir das irgendwie versuchen zu umgehen. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem wieder passieren kann, aber. Ja, bleibt mal wenigstens wach bei der Folge. Das heißt ja nichts. Wir wollten halt gerne so ein bisschen Atmo mal drin haben, haben wir hingekriegt. Machen wir nächstes Mal. Mit anderer Atmo, da atmen wir einfach mal tief. Ja, dann hast du ja dich extrem stark ins Pfeffnäpfchen gesetzt. Ich muss es zugeben, ich konnte sie gar nicht zuordnen. Nämlich, wer Tschüss gesagt hat am Ende der letzten Folge. Mhm. Deine Mädel hat ja nun gar nichts gesagt. Hat sie ja gleich am Anfang gesagt, sie will nicht. War ja, ist ja okay, muss ja auch nicht jeder. Ist wie Heike praktisch. Genau, und am Ende hat sie sich dann aber bereit erklärt, Tschüss zu sagen. Weil du sie mehr oder weniger genötigt hast. Und wir saßen so und ich sag zu Heike, ich weiß jetzt gar nicht genau, das ist bestimmt Frau Känguru. Und sie sagte, jetzt kommt der nächste Fettnapf. Aber sie sagte, war die nicht ein bisschen jung für ihn? Ich sag, sowas kann ich gar nicht einschätzen. Dann war das aber irgendwie... Der ist halt jung geblieben. Ja, genau. Oder er ist alt geworden. Wie eben auch immer, ich sagte, irgendwie gehören die wohl zusammen und dachte mir, ich habe es auch echt schön, ich war doch richtig stolz auf mich, geschickt formuliert zu haben. Nämlich einfach das ein weibliches Känguru. Ja, also es war Genie 90. Die hat gar nichts damit zu tun mit den Kängurus. Er hat mich nochmal angerufen. Ja. Das ist total scheiße, dass wir jetzt seine Freundin auch noch im Podcast er wohnt momentan nicht zu Hause. Ja. Er schläft jetzt draußen. Ist aber der Chat wichtig, ist überhaupt keine Ahnung, weil die sind nicht so viele heute. Ja, die schreiben nicht so rein. Schreibt mal was im Chat. Schreibt mal was Liebes rein. Also ich wollte es nochmal gesagt haben, das nette Tschüss beim Ende der letzten Folge kam von Genie 90. Oh, guck mal. Und das Scepter schreibt. Huhu. Ja, das ist sauber so. Also Chat, ich habe auch schon gesagt, ich bin heute ein bisschen. Wie hast du das jetzt gerade? War das nicht Jenny? Nee. Ja, Jenny 90. Jenny 90, ja. Bisschen platt heute, spät zu früh aufgestanden. Heike ist auch ein bisschen angeschlagen. Der Chat scheint auch noch. Genau, wir schlafen noch nicht, aber fast. So. Geschirrgeklapper hatten wir. Und dann hatten wir, das war ja das Event in Hannover. Ja. Ich habe jetzt die GC-Nummer gar nicht mehr hier, aber das war der Drei-Gipfel-Finale. Das in allen sozialen Medien gefeatured wurde. Genau. Guckt einfach auf unseren Account, dann seht ihr das ja, wir haben da ja auch gelockt. Und alle waren eigentlich zufrieden, bis auf eine Nöltusse, hast du das auch gelesen? Ja, aus Hildesheim allerdings. Das liegt wahrscheinlich daran. Dann hatte ich ja entsprechend auch ein etwas gepfeffertes Nötchen da drunter geschrieben. Ja, Folterjörg. Da hat sie mich dann nochmal angeschrieben. Ja. Also erstmal, ich könnte ja auch in ihrer Sprache antworten. Ich weiß gar nicht, was für eine Sprache sie spricht, aber in Deutschland sollte sie schon damit rechnen, eine deutsche Antwort zu kriegen, wenn sie Deutsch gelockt hat. Und gerade da waren nur Leute, wo ich denke, sorry, aber da wurde doch keiner gemobbt oder nicht aufgenommen oder was erwartet sie denn? Ist sie ein Kurs von allen? Naja, wir kommen ja heute wahrscheinlich nochmal zu, was ist Geocaching, aber man muss tatsächlich sagen, also es ist ja jetzt nicht so Sonnensingen und Heiterkeit bei so einem Event, sondern man steht eigentlich immer so ein bisschen rum und eigentlich hat man auch alles ein verbissenes Gesicht will ich nicht nennen, aber auch nicht gerade eine Fröhlichkeit. So strahlen ja Geocacher auch nicht aus. Ja, aber stimmt. Wenn man dann selber dahin kommt und irgendeinen anquatscht mit irgendwas und sich dann ein bisschen einbringt, dann kriegt man schon die Kontakte. Gerade bei diesem Event waren ja alle sehr redselig. Also das muss ich auch sagen, da wurde ja nun reiniges, aber und es gab auch... Gerade zum Ende hin, also so kalt wurde. Ja, aber auch insgesamt, es gab ja auch gute Möglichkeiten. Du hattest in der Mitte das Essen, du hattest diese Pins da liegen, du hattest also... Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, da ein Thema zu finden. Und dazu kam auch noch, dass das ja so geplant war, das habe ich auch erst später wirklich begriffen, aber es stand im Listing. Wer liest schon Listings? Das war mein Problem auch. Es gab ja eine gemeinsame Wanderung vom Parkplatz dahin. Spätestens da hättest du dich ja schön mit den anderen kombinieren können. Nur wenn man natürlich erst zum Final-Ort kommt, sich dann hinstellt, nichts sagt und wartet, dass man angesprochen wird, ja sorry, dann bleib in Hildesheim. Da kann ich ja nur nicht. Also, das ist, es gibt immer, also ich verstehe, also entweder dann nölt man da nicht im Lock rum, Ja. Sondern man akzeptiert es dann und sagt, vielleicht ist Event nichts für mich, vielleicht ist das Hobby nichts für mich oder das Hobby ist was für mich, aber ich möchte mit den anderen dann doch nichts zu tun haben. Ich meine, auf dem Event selber war ja auch, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, irgendjemand Unzufriedenes zu sehen. Nee, eben, das meine ich gerade. Dieses Event, das war ja auch relativ klein und überschaubar. Ja. Und ja, sie wären komisch angeguckt worden, als sie zum Logbuch gewesen sind. Ich lache mich tot, da hat doch keiner komisch geguckt. Also das kannst du mir den Tag nicht erzählen. Also sorry, aber wenn sie da unter Drogen rumläuft, dann ist das vielleicht so. Aber also da war ja nicht einer bei, wo ich gesagt hätte, oh, er guckt ein bisschen schräg oder da könnte man glauben, der ist nicht gut drauf. Ja, aber also, was, hä? Also nur weil man, naja. Also ich verstehe es auch nicht. Man muss sich mal eins klar machen. Event von Geocachern ist halt schon so, dass man sich auch mal selber einbringen muss. Also ja, natürlich schön, wenn alle auf einen zukommen. Aber ich fände es auch unangenehm, wenn ich auf ein Event außerhalb gehe, wo mich keiner kennt. Und da stürmt jetzt einer auf und zu und labert mich gleich voll. Das fände ich dann auch merkwürdig. Also ich bringe Schritt auch schon gerne selber. Dann. So mache ich das jetzt auch. Also natürlich gehe ich zum Event. Standen ja, also jetzt bin ja etwas, ich war zwar in FTF gelockt, kam aber etwas später. Ja, du warst auch beim Locken. Ich kannte ja da, gut, da kannte ich ja nun 5, 6 Leute. Da bin ich erstmal hin, habe dann geredet. Aber auf dem Event, wo ich keinen kenne, stelle ich mich ja auch irgendwo nicht am Rand und ziehe eine Fresse, sondern versuche mich da auch irgendwie einzubringen. Ja, dazu zu stellen zur Not, einfach erstmal zuzuhören. Und dann oder mal irgendwas zu singen oder irgendwie so. Und das muss man natürlich irgendwie, das ist so soziale, ich meine, das ist alles ein bisschen verkümmert aufgrund der sozialen Medien. Ja, klar. Die aber im echten Leben, sage ich jetzt mal, sollte man das schon irgendwie beherrschen. Also ich fand das auch sehr schräg. Weißt du, Anekdote am Rande, ne? Ich bin ja dann mit dem Himmelgall zum Auto, ja? Ja. Und da hat er ja den Cache gelockt, den ich auch gelockt habe, ja? Also ja. Schöne Aussicht irgendwie, dieser Berg da. Wie ja, ist der? Ja, ja. Und dann sage ich noch, pass mal auf Hundescheiße. Und wenn ich das so sage und ihr das so lockt, gucke ich da so um diese Laterne drumherum. Ungelogen 8 Hundescheiße Haufen. Das, weder er musste schon richtig balancieren, um da rauszukommen. Dass ich beim Anfang gar nicht reingetreten bin, war auch schon Glück. Unglaublich. Also das siehst du auch wieder. Ich glaube, der wurde auch dicht gemacht kurz danach. Irgendeiner wurde dicht gemacht kurz nachdem wir da waren. Ich weiß gar nicht warum. Logbuch voll. Nee, der war auch irgendwie, irgendwas war da so ein bisschen zickig. Aber ich habe das nur so im Rande noch im Kopf. Na gut, ist auch nicht so. Einfach war aber nur mal so eine Erwähnung wert. Also ich fand das sehr merkwürdig. Was mir auffiel in den sozialen Medien ist, dass da Büren so ein bisschen kippt. Aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Im Moment ist das so, erst fanden Büren alle ein bisschen seltsam, dann wurde bekannt, dass der Owner erst 14 ist. Jetzt finden das auf einmal alle besonders gut und man soll mehr Rücksicht nehmen. Auf Facebook fing schon einer rum zu hupen, dass die Medien, die Cacher-Medien, da überhaupt ihre journalistischen Pflichten, so nach dem Motto, ich habe mir gedacht, Cacher-Medien, hat der wieso? Drogen genommen? Geocaching-Magazin. Ja, ich habe auch gedacht, hat der Drogen genommen oder was? Ich habe noch nie behauptet, dass ich Journalist bin. Wir machen Boulevard. Andere mögen vielleicht versuchen, so ein bisschen journalistisch zu arbeiten, können es doch aber auch nicht. Wie willst du das machen als Privatperson mit einem privaten Podcast? Ich glaube, es hackt. Also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreiben soll. Also ist es jetzt Gutmenschentum oder das ist tatsächlich so. Also du kannst in sozialen Medien oder du kannst alles so schlecht machen, wie du willst. Also richtig, richtig schlechte Arbeit zeigen. Wenn nachher einer schreibt, aber der hatte eine harte Kindheit. Ja. Oder der kommt aus dem Kinderheim oder der hat ein Handicap oder so weiter. Dann hast du plötzlich so eine, die sich sofort auf die Seite stellen und sagen, ja, hakt mal nicht auf sich rum. Ich meine, der Facebook-Pöbler war jetzt sowieso ein Witz. Der hat sowieso so eine eigene Geocaching-Gruppe da gegründet, aus der bin ich jetzt ausgetreten, weil er ist sowieso der Einzige, der da drin schreibt und er schreibt eigentlich nicht so, er pöbelt einfach wild um sich. Bei jeder Gelegenheit. Ist inhaltsbefreit. Also, aber ich fand wieder so, ich rede doch nicht um den 14-jährigen Jungen, der ist mir doch scheißegal. Aber das Event ist und bleibt doch absurd. Also kommen wir ja später nochmal zu. Lass uns das mal zurückstellen. Ja, nee, mach, okay. Ja, weil es ist ja nochmal Thema für sich. Wir kommen ja eh nochmal auf Event. Ich wollte dich übrigens mal loben, wie toll du immer diese Reihenfolge abarbeitest. Ich bin ja immer dieser Springer und du kommst immer wieder zurück. Na, zumindest die letzte Folge einmal durchziehen. Ich sehe jetzt gerade nur, weil es im Chat kommt, bevor es weggeht. Das stimmt nämlich, das kann man gut mal erwähnen. Ach ja, guck mal, es gab Drogen, genau, Gründel Salmiakki. Wer weiß, was er da wirklich reingetan hat. Haschkekse in es gibt die für Basic Member, genau, ist gerade die PM im Angebot. Irgendwie für 19,90 oder was? Oder 15? Ja. Also auf jeden Fall könnt ihr im Moment, wenn ihr noch Basic-Member seid und ihr wollt vielleicht Premium-Member werden, dann können wir das im Moment wärmstens empfehlen. Geht mal auf die Seite, das findet ihr auch noch ein bisschen suchen oder guckt auf Facebook oder Twitter. 14,99. Gibt es für einen halben Preis, ja. Das kann man tatsächlich mal erwähnen, das ist gar nicht schlecht, die Idee. Und deine 5000 Funde, die du nicht erwähnt hast vor Ort, ne? Ich hab mich schön, da hätte ich mich auch noch zum Affen machen müssen. Hättest du zusammen mit Gleiter, hättet ihr eigentlich nackig über den Berg laufen müssen. Ja. Also, das ging nicht. Siehst du, da steht doch gerade, bis 23.04. läuft das wohl. Hä? Dann kann man, ne, diese 14,99 Angebot. Wo stehst du denn da jetzt bis 23.04., wenn ich jetzt... Da die vorletzte Zeile steht da gerade. Ach, doch, da. Okay. Leider hat das gerade geschrieben. 14,99 bis 23.04. Also wer das sich überlegt gerade, ob er das machen will oder bei dem das gerade ausläuft, dann lasst es auslaufen, weil man muss Basic-Member sein, sonst geht das nicht. Und dann kann man es für einen halben Preis kriegen, ob das jetzt so wichtig ist. Aber es gibt welche, die achten auf Geld. Das natürlich ist, auch okay. Ist das wichtig. Wie oft siehst du in irgendwelchen Foren, meine PM läuft ab, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das günstiger zu gucken? Und dann wird er über die Seychellen bestellt und mit dem Wechselkurs ist es dann 30 Cent günstiger. Aber es twitterte heute irgendwer, ich will jetzt gar nicht auf den Namen eingehen, weil der meckert aber auch sonst nicht davon ab, aber er twitterte, Mensch, unsere Putzfrau ist krank. Wo ich so dachte, witzig wäre, wenn das jetzt einer von denen wäre, die sich dann über die Preise beim Event beschweren. Deutschland geht das so verdammt beschissen gut, das glaubt man gar nicht. Ey. Das ist so peinlich mittlerweile. Ja. Und für jeder, der das mal testen möchte, übrigens schreibt Groundspeak auch nochmal an der App herum. Oh Gott. Momentan ändern sie noch was. Feuerwalzer hat recht. Er muss ja seinen Staubsaugerroboter finanzieren. Da muss man natürlich bei sowas sparen, das ist klar. Ich weiß, was mich mal interessieren würde, wie viele Leute sich so einen Staubsaugerroboter kaufen und eigentlich so ein Rasenmäher haben wollten. Ja, ich habe mit Heike auch mal über diesen Staubsaugerroboter gesprochen. Was willst du mit dem Scheiß? Das ist total nervig. Du saugst ja einmal in der Woche da kurz durch, bist du viel schneller, viel sauberer. Und hast, also ja, hier mit den Ebenen sowieso, der kann ja keine Treppen. Das ist so Nerdistan pur, nichts anderes. Das ist einfach geil, sowas zu haben. Das ist doch jetzt hier bei Amazon, der Cloud-Service AWS, die hatten noch einen Fehler jetzt vor kurzem. Ja, hatte ich mitgekriegt. Ja. Da ging bei einigen plötzlich das Thermostat nicht mehr und die Smart-Home-Beleuchtung auch nicht mehr. Sowas würde mir alles noch fehlen. Ne? Nee, das kommt bei uns alles nicht. Ja, dann haben wir das durch. Da kommen wir noch zu diese scheiß Fußmatte. Ja, ich gibt's. Ich habe gedacht, du hast einen Witz gemacht, hast wieder deine komischen 5 Minuten. Die gibt's ja wirklich. Ja, ja. Wie absurd ist das denn? Nee, aber jetzt ist das, so absurd ist das ja gar nicht. Stell mal vor, du bist so Marktschreier. Ach, oder hör auf, das ist ein Haufen Scheiß. Flohmarktbetreiber, wenn dir die Füße kalt werden. Wieso kann ich nicht auf diesen Link? Ach, da muss ich drauf. Nennt sich übrigens Heizteufel. Ich wusste nicht mehr, wie das heißt. Heizteufel auf www.heizteufel.de. Könnt ihr, guckt euch das an, ey. Für ab 99,95 kriegt ihr beheizbare Fußmatten. Also ich muss alles zurücknehmen. Also ich sag's Holger mal so. Holger hat das ernst gemeint, den Scheiß. Ich sag's mal so, auf diesem Gipfel war es tatsächlich irgendwie 2 Zentimeter kalt. Und ja, es war, gerade durch die Füße zog es extrem rein. Und dann, wenn ihr so eine Heizteufelmatte dahin geschmissen hätte mit Akkubetrieb und haben ja alle irgendwelche Akkus dabei, warum denn nicht? Oh, wie absurd ist so ein egal. Und heizbare Thermosol gibt es übrigens auch, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder keinen vergessen, aber zumindest ist es von DJ UKW ist für eine geile Karte gekommen, hatte ich dir auch per PDF geschickt. Die ist übrigens tatsächlich so lang. Also es ist nicht beim Scannen passiert, dass die Länge gezogen wurde, sondern die hat die Länge. Das ist schon wieder ein geiles Teil. Vielen Dank dafür. Karten sind aber im Moment ein bisschen dünn geworden. Also, ne, fühlt euch da nicht aufgehalten. Schickt gerne weiter. So, das war zur letzten. Oh, ich fasziniert ist mal wieder, ey. Das war es zur letzten Folge. Wir haben schon wieder 15 Minuten rum. Ich weiß gar nicht, wie die alle das immer schaffen, so einen halben Stunden-Podcast aufzunehmen. Wir sind wie dieser Slow Sex, weißt du? Wir gehen langsam. Wir reden ja auch nicht schneller. Ich höre übrigens Podcasts. Wir reden übrigens doch sehr schnell. Also ich höre ja mittlerweile. Ich höre ja immer schnell. Wir reden schon ganz schön zügig. Ich rede aber, ach so, echt? Ja. Also was ich auf jeden Fall mache, ich höre jeden Podcast in 1,3 Geschwindigkeit. Das ist ach so. Und mit diesem Trim Silence. Ja. Und ich hatte, weißt du, was ich jetzt für, ich hatte, also ich höre mir gern Kinopodcasts an und nicht wie Harib schreibt, ja, weil ich gehe natürlich, kann natürlich selten ins Kino gehen und dann möchte ich mir vorher schon mal was läuft so, hat man ja nicht immer so drauf. Und da hatte ich bisher immer Zello-Leute gehört. Ja. Da läuft aber die ganze Zeit nichts mehr seit Ewigkeiten, ja. So ist das nun mal leider. Und dann habe ich mal, und Flimmerfreunde läuft auch schon seit einem halben Jahr nichts mehr, also irgendwie so tot. Und dann habe ich mal so rumgefragt, kann mir jemand einen Kinopodcast empfehlen? Und dann kam auch welche. Und ich muss ja sagen, manche waren echt scheiße. Also manche waren echt. Ich finde das Schlimme bei Podcasts ist immer, das ist so ähnlich wie beim Cachen. Ich habe da auch Schwierigkeiten, wenn mich Leute nach Tipps fragen, weil das so unfassbar individuell ist. Ich finde auch bei den Geocaching-Podcasts, ich höre einen noch. Ich habe bei allen mal wieder reingehört kurzfristig und höre davon jetzt einen noch. Das hat aber die verschiedensten Gründe, gar nicht, weil alle schlecht wären. Naja. Nee, Feuerweißkinder. Nee, im Ernst, also nicht, weil die alle schlecht wären, aber bei manchen kann ich gut hören, manche nicht. Das ist aber, deswegen kann ich ja nicht sagen, der ist schlecht oder der ist gut, sondern mir gefällt er einfach nicht. Ja, so sehe ich das auch, aber mich nervt das auch. Bei die anderen, da gab es einen, die haben 15 Minuten für ihr Intro gebraucht. Oh, also die haben das dann immer nochmal neu gemacht und nochmal, bis es dann packte und so Jubel, Perser und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gelandet bei, falls jemand mal einen sucht, bei spoileralarm-podcast.de. War jetzt im Bayer, also ein Mann und eine Frau. Der Mann eindeutig mit bayerischem Dialekt. Ja, und die Frau hat eine sehr angenehme Stimme und die haben sich da, ich fand das ganz gut, dass die haben sich so auch so, also die haben sich auch einen Film so angeschaut, aber waren völlig konträrer Meinung. In dem Fall letzte Folge, wie hieß der? Arrow? Nee, nicht Arrow. Wo irgendwelche Außerirdischen landen, jetzt hier ganz neu im Kino. Oh, wo nicht? Arrival, glaube ich. Ach so, habe ich. Arrow, du bist auch so ein Serienfreak. Kino geht sowieso an uns vorbei. Ja, ich gucke mir Serien tatsächlich. Ja. Weil man die so weggucken kann, ohne nachzudenken, finde ich angenehmer. Aber geht mir bei den Geocaching-Podcasts ähnlich. Also ich habe da welche, wenn die so ernst sind, dann ist das schon nichts für mich. Und wenn die Weltprobleme da durchgekaut werden, dann denke ich immer, letztens hörte ich was über Events, wo ich so dachte, was ihr da veranstalten wollt, ist eigentlich kein Event. Was ihr da veranstalten wolltet, die sollen alle das tun, was ihr wollt. Und dafür sollen sie auch noch Geld bezahlen. Das könnt ihr auch alles tun, aber dann lasst das doch beim Geocaching sein. Also Arrival, genau so war das. Ja, künstlich gelacht wird. Da gibt es auch so ein oder zwei Geocaching. Ne, überhaupt per Podcast, wo ich auch immer denke, oh, jetzt kommt's wieder. Und das ist nicht mal witzig. Und du hörst doch, dass das eigentlich nicht witzig finde. Das hört sich echt an, als wenn da mein Auto kaputt geht. Das sollten wir mal als Intro machen. Ja. Das ist so ein typischer Ausschalter. Boah, ey, das ist so. Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe aber auch bei uns das Feedback bekommen von einem, der so unseren Podcast nicht hört, weil wir auch so viel abschweifen in andere Themen, die gar nichts mit Geocaching zu tun haben. Muss ich jetzt auch mal akzeptieren. Ja, klar, bei 2 Stunden Länge, sonst was wollen wir da auch nur über. Also ich sag ja auch immer, wenn mir braucht auch keiner erzählen, Mensch, ich höre euch nicht mehr zum Trauerton, wo ich mir denke, ja und, dann macht doch nichts. Also ich fühle mich doch da nicht beleidigt oder schwachsinnig, finde ich, wenn es bei uns einer kommentiert und schon regelrecht ausfallend wird, was wir alles doof machen würden und ich frage mich dann mal, schalt doch einfach ab den Scheiß, wenn du dann nicht hören willst. Mensch. Das ist so wie, ja. Also, ihr bräucht da nicht im Trauerton, überweist einfach Geld und ja, das reicht wir vergeben euch. Ja, also, ich finde das auch immer ganz schlimm, was die sich da alle für Überlegungen machen. Podcast ist ein umsonst Angebot, da hört man rein oder hört nicht rein. Den Aufwachen-Podcast, ja, das war sechs Stunden, das war aber auch heftig. Ich glaube, wir haben auch knapp über 3 Stunden gehabt und da habe ich auch an der Stimme schon gemerkt, das reicht. Also da, dann hört es auf. Ja, die hatten mehrere Gäste, haben das auch zusammengeschnitten, das war aber auch einmalig 6 Stunden. Ja, du wirst aber auch irgendwann, du wirst ja müde. Ich merke ja schon nach 3 Stunden, das ist ja fast wie Arbeiten. Ganz ehrlich, ich bin am nächsten Tag echt kaputt, deswegen will ich auch immer, dass wir das Freitag oder Sonntag machen. Sonntags könnte ich das nicht und dann montags zur Arbeit. Weil ich brauche dann schon eine Weile, um runterzukommen, wieder um einzuschlafen. Naja, so, dann haben wir jetzt wieder schon mal alle befriedigt, die so Abschweifungen haben. Genau, da wieder ausschalten, abonnieren, fertig, gar nicht groß meckern, macht doch keinen Kopf. So, Friends Award. Ja. Gewinnerin ist Nicole Bonsai. Habe ich ganz ehrlich gesagt vorher nichts gefunden. Weißt du so, oder ist das ihre Größe? Was hast du da nicht gefunden? Ich habe davon noch nichts gehört vorher, von Nicole Bonsai. Nee, von dem Taschensitu habe ich nur gehört. Ja, aber das auch nur am Rande. Ja, und fand ich auch, also muss ich wieder vorsichtig sein, es kriegt wieder Prügel von allen Seiten, aber fand ich zwar auch völlig überflüssig, aber finde ich, die Idee war gut. Mir war nur von vornherein klar, dass der Erfolg mehr als bescheiden sein wird und da kann man nun reden, wie viel man will. Man kann sich das ja angucken, die haben glaube ich sogar auf der Seite ja so eine Übersicht, wo du sehen kannst, wo dieser Taschenzito schon überall irgendwas, die haben irgendwelche Übersichten und selbst da ist kaum was drin. Also die reden zwar alle, dass sie alle sehr ordentlich sind und jeden, du fragst, der ist natürlich, aber ich mach das. Aber gesehen habe ich noch keinen, der mit der Mülltüte aus dem Wald kam von den Keschern. Das funktioniert auch irgendwie nicht. Ich habe da auch schlicht gar keinen Bock zu. Dafür ist die Gemeinde zuständig. Also sorry, aber also nee, ich habe auch nichts dagegen, wenn das einer macht, davon mal ab. Also soll er, ich werde ihn da nicht aufhalten. Nur mich soll er in Ruhe lassen. Hm. Ich finde es aber gut. Also es ist eine gute Idee, die da sozusagen prämiert wurde. Von daher passt das schon. Wer war denn Zweiter eigentlich? Das hat sie das gesagt? Ja, sie hat die ersten fünf. Nee, sie hat Platz 5 bis 1 vorgelesen, so rum. Und zwar, was die Jury gewählt hat und was das Publikum gewählt hat. Das war schon echt unterschiedlich zum Teil. Ganz schön. Und sie hat das aber nur den ersten, glaube ich, genannt, der zusammengefasst erst als Zweiter. Der Gründel müsste Zweiter oder Dritter geworden sein. Der war das bei beiden. Kann bei durchaus sein. Also sagen wir, mich hat es ein bisschen überrascht, dass das Taschen-Sito ist, weil das ist, höre ich immer nur aus wirklich informierten Geocaching-Kreisen und die Allgemeinheit nimmt es eigentlich nicht so. Ja, aber es war beschrieben auf der Seite, vergiss das nicht. 450 Stimmen oder was hat es gegeben, ja, glaube ich? Ja. Am Anfang war es ja wohl ein bisschen wenig, nach dem Aufrufen über die verschiedenen Blogs war der doch nochmal. Also 450 finde ich eine ganze Menge. Ja. Also man darf nie vergessen, dass wir uns da echt mit diesen Cacher-Medien immer noch so im Hülle-Bereich bewegen. Hatten wir das nicht auch in der Wahl, aber nicht auf Platz 1? Wen? Das Taschenzito? Ja, wir konnten ja 5 wählen und irgendwie hat man dann auch irgendwann mal für das Taschenzito entschieden. Also mein Problem war immer so ein bisschen die Beschreibung. Bei manchen waren sie so einigermaßen aussagekräftig, bei anderen waren sie schlicht zu kurz. Da konnte ich einfach nicht beurteilen. Bei einer stand, glaube ich, echt nur, weil sie die TBs verschenkt hat oder irgendwie so. So ein oder zwei Sätze. Ja, was willst du denn auch bei so einer Handpuppe schreiben? aber die grüne Handpuppe sieht immer sehr lustig aus auf Events und so. Aber wenn ich nominiere, dann muss ich mir ein bisschen mehr, also wenn ich nominiere und möchte, dass derjenige gewinnt, dann muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, zu beschreiben, warum ich das finde. Also das würde ich mir am nächsten Mal wünschen, dass die Begründung umfangreicher ist. Also nicht mal umfangreicher, sondern mehr Inhalt haben. Also mehr Inhalt und das, was wir ja auch schon angesprochen haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie das in eine gewisse Richtung lenkt. Sonst kommt irgendwas. Sonst kommt noch Hubert, der lustige Frosch aus Großrammtal. Ja, das stimmt. Sie sammelt ja gerade Ideen fürs Nächste. Also sie lässt ja gerade Ideen abstimmen auch wieder. Ja. Ach so. Ich bin gespannt, wie es nächstes Mal laufen wird. Aber ich fand's gut trotzdem, dass es mal durchgeführt wurde. Ich würde jetzt gar keine Ideen sammeln. Ich würde erstmal ein halbes Jahr setzen lassen. Und du kannst auch keine Ideen sammeln. Das hat schon bei den Piraten nicht funktioniert, so allgemeine Dinge. Nee, sondern du musst ein bisschen was vorgeben. Nee, wollte ich gerade sagen. Das hat sie aber auch gemacht. Das ist im Prinzip, steht auf der Seite zum Beispiel, du kannst zum Anhaken, ist das? Und da steht dann, Gewinner dürfen auf Lebenszeit nicht wieder nominiert werden, damit andere auch die Chance haben. Oder wer in der Jury ist, darf nicht nominiert werden. Oder wir wollen keine Jury, wir wollen nur Community. Oder andersrum, wir wollen nur Jury, keine Community. Also sie hat das vorgegeben, die Antworten. Die Idee fand ich gar nicht übel. Ja, das ist. Mal absehen, wie viele da antworten, das ist immer die Frage. Ja, das geht natürlich jetzt erstmal wieder nach hinten, deswegen muss das immer kurz vorher machen. Ich glaube, sie überschätzen einfach die Mitarbeitswillen der Community, was ich als Podcaster auch immer merke. Ja, also ich sage mal so, ich habe diese, jetzt nochmal zur Gewinnerin, ich habe dieses Taschen-Sito immer nicht für voll genommen. Ja? Das tue ich auch jetzt, immer noch nicht. Nehme ich auch nicht, ja. Jetzt habe ich aber letztens bei TED Talks, wurde eine App vorgestellt, ich weiß nicht, wie die App hieß, aber der Jeff Kirschner hat darüber referiert. Ja. Da machst du Fotos von Müll, der bei dir liegt, lädst das hoch, nimmst den Müll natürlich mit und darüber hinaus gibt es dann praktisch eine Map, wo überall Müll liegt, wie du Müll gesammelt hast. Also so ein Anreizsystem. Und das funktioniert extrem gut. Also es gibt Leute, die das damit machen. So ein Gaming-System, den Müll da aufsammeln. Also so Kleinmüll, ne? Ja, klar. Weil die haben ja nicht so eine grüner Punkt oder sowas. So, und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch eine gewisse Leute gibt, die diese Taschen-Sito auch tatsächlich durchführen. Ich glaube aber, dass es einen Großteil der Leuten gibt, die das gut finden, die das auch mitnehmen und trotzdem nichts aus dem Wald zurückbringen. Ja, das befürchte ich allerdings auch. Also wie gesagt, ich habe da auch gar nichts gegen und ich finde es auch gut, dass sie gewonnen hat. Es ist nicht mein Müll. Es verbreitet eine gute Idee und wenn nur ein oder zwei suchen, ist das ja auch schon viel wert. Aber für mich ist es halt, nee, also Müll sammeln bin ich, dann bin ich Müllmann geworden. So, also Also wie gesagt, sie hat gewonnen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir so aussagen wollten darüber. Ja. Da geht das wieder, wir schalten wieder jetzt ab, weil wir abschweifen. Nee. Griso sagt es richtig. Er möchte ja keinen Müll sammeln, sondern er für seinen Teil wirft einfach keinen Müll in die Natur. Ja, das unterschreibe ich sofort. Mein eigenen Müll nehme ich auch mit. Also das unterschreibe ich sofort. Ja, genau. Und das ist ja, wir haben ja jetzt den Ansatz umgekehrt. Wir praktisch, es gibt Idioten, die schmeißen Müll in die Natur und dann gibt es, sagen wir mal, tolle Helden, die das wieder rausnehmen. Deswegen wird es diesen Idioten aber trotzdem geben. Am besten wäre es, den Leuten beizubringen, nichts reinzuschmeißen. Ja, aber ich finde, wollte ich gerade sagen, das wäre der richtige Ansatz, weil bei den Helden habe ich folgendes Problem. Durch diese Helden setzt sich die Gemeinde nämlich hin und sagt, oh, brauchen wir ja nichts machen, das ist gut. Ganz ehrlich. Die verlassen sich dann aufs Ehrenamt und machen nämlich gar nichts mehr und entlassen noch den einen, der vorher Müll gesammelt hat, weil macht ja die Ehrenamtlichen. Mhm. Finde ich heikel, das ist die Gemeinde. Ich mache so, wenn ich Sperrmüll zum Beispiel im Wald finde, da mache ich tatsächlich ein Foto von, schreibe mir die Koordinaten auf und mail das. Und ich muss mal staunen, in Harburg habe ich das schon 2-3 Mal durchgeführt, das funktioniert, die holen das tatsächlich ab. Das dauert 2-3 Tage, aber die machen das. Ja, wir sind ja selbe Gemeinde, das funktioniert wirklich. Wir haben, ich habe auch so einen Melden-Button, wenn irgendwas auffällt uns im Dorf. Das geht dann direkt an einen Sachbearbeiter. Ja. Da sagst du, die Leuchte brennt nicht oder da liegt irgendwas rum. Funktioniert, fertig. Ne? Aber erstaunlich ist auch, dass du mitten im letzten Zipfel des Urwaldes stehen kannst, wo keine Straße hinführt und nichts. Und dir steht praktisch ein kompletter Herd und ein Kühlschrank. Und das gegenüber. Ist auch das, was ich mich immer frage, wer sich die Arbeit macht, das dahin zu schleppen. Ja, das ist mir. Ich auch weiß es auch nicht. Ja, guck mal, er hat das auch. Hier auf der Ecke hat das Ordnungsamt eine App entwickelt. Genau. Ja, sowas in der Art. Also bei uns mache ich es halt per E-Mail. Funktioniert auch wunderbar. Ich habe zum Beispiel letztens auch hier ist so eine renaturierte Sandkuhle. Wirklich schick. Und ich gehe da ab und zu mal so wandern und spazieren. Ich gehe da auch rein, auch wenn man nicht rein darf, ist mir egal. Und da steht doch tatsächlich so eine Marderfalle drin, offen. Was steht da? Eine Marderfalle? Ja, so eine, wie ich hier auf dem Dach für unseren Marder habe, den ich dann ja. Wie kommen die da hin? Dem ich Freischwimmen beibringen dann. Ist der Marder mit der Falle abgehauen? Da hat sie sich geöffnet. Nee, die ist da komplett aufgestellt. Mit wollte er empfangen. Im Marder. Ja. Super. Ja. Ja, klasse. Habe ich ja gar nichts gegen. Ich würde das hier zu Hause auch machen, nachdem man uns die Kabel durchbeißt. Aber doch nicht in der freien Natur. Ja, das meine ich ja. Nicht in der freien Natur. Also gut, ich habe das der Gemeinde dann gemeldet, damit sie mal gucken, wer das dann da so macht. Ich formuliere das jetzt mal so. Diese Falle wird kein Marder mehr fangen. Nie wieder. Okay. Dann bin ich relativ sicher. Ich bin vorbei, die ist auseinandergefallen. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Das ist der Superman-Black, den gibt es ja, ne? Also da habe ich so meine Probleme mit. In der freien Natur, den gehört der Natur fertig. Also, na gut. Was haben wir noch? Oder lässt. Ja, es ist wieder. Nee, wir hatten diesen Mystery-Helfer. Ja, ich bin heute schon wieder in diesem Modus, dass ich ständig das Tablet ausmache, weil ich da ja alles sehe. Ja, kannst du doch auch mal gucken. Ja, mache ich auch. Du sitzt nur günstiger. Außerdem habe ich dieses Tablet neu. Ich habe mir das Samsung Tab S2 jetzt gekauft, nachdem ich das S3 scheiße fand. Und das muss ich jetzt natürlich auch nutzen mal. Kann ich nochmal was anregen? Diese Links sind immer so hellblau. Das sieht man natürlich auf Entfernung schlecht. Ja. Ich meine nur, ne? Wenn du mal zu viel Zeit hast. Die willst du ja auch nicht lesen. Ja, ich kann jetzt gar nicht stehen, was hinter Mystery Helfer steht. Ach so, da müsste man ja jetzt auch draufklicken. Ja. Ja, im Prinzip ist es doch praktischer, das Tablet nebenbei zu benutzen. Ja, jetzt habe ich es weggelegt. Heureka Introduction heißt das. www.heureka.net. Und da hat er halt Mystery-Löser. Da kann so irgendwo stand auch auf der Seite, ich habe es jetzt hier nicht genau vor mir, aber da steht auch genau, was die Seite kann. Da kann man halt so den Ansatz für Mystery finden. Einfache Mysteries wird man wahrscheinlich sogar über die Seite direkt vor Ort dann lösen können. Ich habe gesagt, vor Ort ist gut. Ja, vor Ort, das ist ja das Thema, dass du vor Ort mitunter keinen Empfang hast im lieben Deutschland und dann doch auf das Gründelsbuch angewiesen bist. Ich meine jetzt mit vor Ort auch mehr, dass du, wenn du sitzt jetzt vor dem Listing und kannst schon über gibt es sogar das Plugin oder was, wenn ich das richtig gesehen habe, kannst praktisch mit 1-2 Klicks schon mal das Listing bearbeiten, so über die grobsten Sachen. Sind Koordinaten versteckt oder ich weiß gar nicht, was er alles konnte. War ganz nett, für mich ist es belanglos, weil ich keine Mysteries mache, aber ich wollte es unbedingt mal genannt haben, weil das ist für Leute, die jetzt einfache Mysteries mitnehmen wollen, vielleicht schon mal ein guter Ansatz. Wie gesagt, ich mache sie jetzt sowieso gar nicht. Ich frage mich gerade, wer eigentlich noch über die Website geocaching.com auf die Seite geht. Außerdem erwähne bitte nicht das Gründelsbuch, sonst muss ich mir wieder anhören, das testen wir in letzter Zeit auch schon so oft. Da wurde mir doch tatsächlich, ob nun mit Smiley oder nicht, schon wieder so ein bisschen Schleichwerbung dann unterstellt, wo ich dann echt, da bin ich ja super empfindlich mit. Wir folgen uns jetzt auch nicht mehr gegenseitig auf Twitter, weil das höre ich mir nur einmal an. Da bin ich echt zickig. Außerdem hat das Buch nicht mal gewonnen, sondern es war eher ein Unentschieden mit der App. Ja, okay. Wobei das übrigens Spaß gemacht hat. Also ich hatte mir das ja bei Palk da, wie heißt der? Ich weiß immer nicht, wie der Podcast von denen heißt. Der aus Cottbus da. Geogedöns. Geodöns. Ja, die hatten doch dieses Gründelbuch besprochen, vor einem Event mit dem Gründel zusammen und zwei Apps daneben, um zu gucken, welches ist das Beste davon, die Lösung. Das fand ich echt eine geile Idee, also so ein Buch wirklich mal praktisch zu testen und bin dann damit ja auf dem Cache gelaufen mit dem Gründelbuch bei Regen und Sturm, als wir gerade hier dieses Tief Thomas hatten. Ah, geil, Graupelschauer, ich habe alles mitgenommen, was es gab. Das Buch war wirklich gut, hat aber nicht überall so top gepasst. Ab und zu waren die Apps auch vorne, nahmen sich nicht viel. So, da steht's auch, Geogedöns, siehst du. Aber zum Geogedöns, genau. Heurika.net, ja, ich glaube, das hieß Heurika mit C, sehe ich gerade. Hast du jetzt gerade Interceptor einen Link erklären müssen? Was ist da los? Ja, also ich bin jetzt auch schon, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, das ist nicht der echte. Also dass der Link nicht da ist, bevor wir es genannt haben, wundert mich ja schon. Jetzt hängt gerade wieder dein Internet. Jetzt hat er, siehst du? Ja, mein Internet hängt ja auch nicht. Dann hätten wir einen ganzen Ausfall, dann wäre sofort Dings weg. Die Leitung bricht dann wirklich für 3-4 Sekunden komplett weg. Ja, ich kann gerade keine Website aufrufen. Ja, ich ja. Und wir hätten hier, vor allen Dingen würde hier der Stream sofort abreißen. Also. Nee, dann hast du ein anderes Problem. Geht's immer noch nicht? Mal gucken. Eigentlich habe ich dir 4 Stunden Gastzugang gegeben. Du hast mir den Gastzugang auf 4 Stunden limitiert? Ja, muss ich ja irgendwie, damit da nicht noch irgendwer hier Kinderpornos zieht oder was. Ja, nee, geht gerade nicht. Naja, gut, okay. Warte, ich guck mal nach eben. Was haben wir denn als nächstes? Sind wir schon 4 Stunden? Haben wir schon 4 Stunden gequatscht? Jetzt geht's wieder. Nee. Ach so, okay. Nee. Nicht? Nee. Ja, ich guck mal nach. Das kann ja nur an der Box liegen. Das wundert mich jetzt aber sehr, aber mir funktioniert alles. Aber wenn der, ist ja egal, wenn der Chat läuft, die Aufnahme läuft, dann ist ja alles. Ja, aber ich kann aber parallel nachgucken. Den nächsten kannst du mal nehmen. Das war hier, der Owner lässt auch ohne Fund loggen. Ja, das ist doch mal schön. Also wenn ihr einfach mal einen Punkt mehr braucht. Achso, du kannst ja gar nicht raufklicken. Doch, das ist ja alles offline. Ne? Ach ja, ja, das habe ich offline abgelegt. Dann müsst ihr zu dem Cache GC33PCX gehen. Er heißt Soldatengrab Schwarzer. Du, das liegt übrigens an der. Also ich habe hier, der läuft. Du müsstest Zugang alles haben. Zur Not mal ausloggen, einloggen, keine Ahnung. Also, mal gucken. Das ist Apple. Ja, der heißt ja. So, wir gucken. So, genau, da. Und da hat der Owner nämlich eine Note geschrieben und diese lockt bitte einen Fund, auch wenn ihr keine Dose findet. Die Dose ist nämlich abhanden gekommen. Ja. Und na dann? Weil der Ort zeigenswert wäre. Ja, das kann ja durchaus sein. Also sieht ja so aus, als wäre das ein Soldatengrab im Nirgendwo. Ja, da war ich auch immer sehr erstaunt, wenn ich mitten durch den Wald gehe und sehe dann plötzlich ein gepflegtes Grab. Weil da mal irgendwie so ein Flugzeug runtergekommen ist. Wie auch immer, aber dann hast du natürlich als Owner eine Dose dahin zu legen, sonst ja, nicht Geocaching. Also das ist ja ein Witz, was er da. Also wer jetzt noch einen Fund braucht, immer zu. Es gibt einen Punkt mehr auf eurem Konto zur Weltherrschaft. Ich sehe gerade hier den kleinen Werbeeinspieler bei Geogedins, geoganda.de. Nee, das nehme ich nicht auf. Den habe ich reingehört. Aber das ist nicht mein Humor. Das ist so weit ab von irgendwas. Kennst du das? Ja. Diese Partei da, fandst du das irgendwie? Nee. Gut, wir sind da einer Meinung. Nee, das hat mich auch nicht so. Du bist aber auch gut, im Live-Podcast das noch zu erwähnen. Du nimmst es nicht auf, aber. Nee, aber ich nehme es nicht als haben's. Link auf. Also die Hörer sollen es ja ruhig mitkriegen, können sich das. Hört euch das von mir aus an. Das heißt, geoganda.de ist irgendwie, ich glaube, Satire auf Parteiwerbung. Ich kann da nichts mit anfangen, tut mir leid, aber naja. Ach guck mal, steht auch schon auf NeedArchive. Das hatte ich gesehen. Hat der einer gelockt, den Cache da auf NeedArchive, weil ne, ohne Dose ist nicht. Könnte man jetzt Korinthenkacker nennen. Ich weiß auch nicht, ob ich NA gelockt hätte. Ich finde es aber auf jeden Fall verständlich, weil wenn das Problem ist ja, wenn keiner was macht und das einreißt, dann greift das ja auch sofort wieder um sich, wie das bei Geocachern ja üblich ist. Ich habe das Gefühl, wir haben auch so eine Horde von Geocacher, sind wie Kinder, die müssen jede Regel versuchen, bis zum Exzess auszuprobieren, wie weit es gehen dürfen. Also ist ganz schlimm. Na, ich finde eher, Geocacher sind so, Naja, es sind so ein bisschen nerdig. Das würdest du als Nerd auch mal machen. Weißt du, und am Ende denkst du, jo, ich hab's doch mal geprobiert, ich hab's ja, mal aber, gezeigt. Nee, aber nerdig bin ich auch, aber die Regeln probiere ich deswegen nicht aus. So bis zum, also, das ist ja mal so ein bisschen, mal gucken, wie weit ich gehen kann. Das ist, ja, schwer zu sagen. Was da dann bei rauskommt, ne? Eine Stadt als Tabuzone. Geocacher klettern nachts in eine Wildschutzzone in Weinstadt auf Bäume und bringen Jäger auf die Palme. Die Stadt lässt daraufhin versehentlich alle Weinstädter Verstecke von einer Online-Plattform verbannen. Weinstadt. Ja, das kommt dabei raus, wenn man Geocacher typisch wieder alles überschreiten und über jede Grenze übertreten muss. Zack, ganzer Ort cached gar nicht mehr. Oh, jetzt höre ich oben Heikes Besuch. Sie sind zu laut. Ja, das haben wir letztes Mal das Geschirr klappern, jetzt ist der Besuch zu laut. Also wenn ihr so ein bisschen Gebrummel im Hintergrund hört. Das reißt jetzt hier. Heike hat halt Geburtstag, anders kriegt man den Termin nicht hin und oben ist jetzt der Besuch offensichtlich gerade gekommen. Und jetzt schreien sich da alle an, wie das so üblich ist. Aber wir werden damit leben. Komm, weißt du, wo das herkommt übrigens? Durch den Kaminzug. Neben dir. Ja, also wie gesagt. Ach, dieses dicke. Ich denke mir immer, weißt du, das ist doch bestimmt oben das Klo. Nee, das wäre ja noch schöner. Also die Weinstadt hat da, sie will das mal wieder rückgängig machen, hat aus Versehen mal alles für verboten erklärt. Und da kann man auch froh sein, dass sie das rückgängig machen will. Nämlich, wenn da der Falsche sitzt, dann heißt es nämlich, nö, wir lassen das so. Also nicht immer übertreiben. Ist eigentlich so ein gesunder Menschenverstand, aber der scheint bei manchen auch wirklich nicht so richtig vorhanden. Da gab es doch auch wieder hier diese, was ich jetzt hier heute gar nicht drin habe, weil es so aktuell ist auch. Irgendwo haben sie doch gleich wie viel dicht gemacht? Das habe ich bei JR gelesen. Paddle-Caches da. Das waren alles Letterboxen. Ja, 75 Stück oder was? Ja, aber die lagen anhand so einer Vogelinsel. Ja, aber wegen Naturschutz. Im Naturschutz. Ne? Nur, warum wurden die dann überhaupt jemals genehmigt von dem Sabbelwasser? Ja, das ist. Ja, wie soll ich sagen? Das ist natürlich dann immer das Leid des Reviewers. Ja, aber die haben doch, denke ich, so ein Nachschlagewerk, wo sie gucken können. Ja, ob aber das dir rutscht vielleicht auch manchmal was durch oder das wird nachher oder ist dann noch nicht richtig eingezeichnet. Man könnte auch sagen, der ist auch nicht ganz unbekannt, der Sabbel, weil hört man immer wieder mal aus verschiedenen Richtungen den Namen. Also der scheint auch irgendwie, das ist auch so einer, der auf seiner Seite scheinbar mal versucht zu gucken, wie weit man das in allen möglichen Richtungen treiben kann oder wie muss ich das sehen. Der ist ja nicht ganz unumstritten, soweit ich weiß. Also das ist jetzt alle rein, und bevor jetzt wieder einer mit Journalismus um die Ecke kommt, das ist reine Spekulation von mir. Ja. Ja, muss man ja manchmal, manche sind ja, weißt du, die glauben noch immer, wir würden Journalismus machen. Ich weiß nicht mal, wie das geschrieben wird. Ja, egal, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, als Reviewer, bist in so einem Spannungsfeld. Das hat sich vielleicht so ein bisschen gebessert, war früher noch mehr als da noch so, man viel über Halbgötter in Weiß, hätte ich beinahe gesagt, in Grün geredet hat. Heutzutage ist es, du hast extrem viel zu tun von Groundspeak schüttet ja viel rüber, ja, auf dich. Ja. Also und jetzt gibst du 20 Caches frei und 75, beim 21. 75, ja, aber 75 im Naturschutzgebiet ist jetzt schon irgendwie. Es ist viel, ja, aber. Die werden dann, das muss man jetzt mal dazu sagen, die werden dann alle im Beta-Test vom eigentlichen Owner gelockt, der das ja in so einer Sammel-Account alle freigegeben hat. Und nachdem er seine 75 Punkte hat, zack, kommt ein NA, zack, sind die alle wieder weg. Das wirkt einfach komisch und da sieht auch der Reviewer erstmal komisch aus. Das Ganze wirkt schon wieder wie generieren, verdammt. Ja. Also es ist schon sehr schräg, das Ganze. Also das fällt einem, ach Mensch, das Naturschutzgebiet wusste ich ja gar nicht. Stimmt, guck mal, jetzt bei flopcaching.de kannst du das sogar einblenden lassen. Also Reviewer, vielleicht solltet ihr da mal gucken, wenn ihr das mit den Tools. Oh, er ist in Bayern vorwiegend für die Archivierung zuständig. Das ist naturgemäß nicht der beliebteste Job. Okay, das erklärt natürlich wieder vielleicht, dass man den Namen des Öfteren mal im negativen Sinne hört. Ich weiß, seitdem Sanne und Kiki das hier im Norden machen, hört man auch mal von den Negativen und jedes Mal, wenn du so ein bisschen nachforschst, merkst du, da können sie gar nichts für. Also ja, okay, das kann ich tatsächlich nachvollziehen, die Erklärung. Ja, ist auf jeden Fall unglücklich, dass die da freigegeben wurden, weil, sorry, aber ich dachte, es ist im Moment das Erste, was Reviewer prüfen. Dann ist ihm das wohl durchgerutscht. Das kann ich. Journalismus wäre das jetzt, das so zu sagen, aber ich kann es einfach nicht, ohne mich darüber totzulachen, weil das glaube ich selber nicht. Ja, gut, aber nee. Also heutzutage wär Journalismus zu sagen, der Dönerstag hat jetzt ein neues Souvenir. Ja, super! Groundspeak. Stimmt auch, ja. Das ist Journalismus heute. Jetzt gibst du Souvenir für Dönerstag. So, jetzt habe ich es endlich aufrufen kommen. Was glaubst du denn? Ist die Zugriffsrate auf geocaching.com gesunken oder gestiegen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde vermuten gesunken, weil doch die meisten eher eine App benutzen scheinbar. Genau, das denke ich nämlich auch. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube, das könnte für Groundspeak noch ein Problem werden, weil die Werbeeinnahmen ja nicht in diese App transferieren können. Naja, wenn sie Werbung einblenden in der App schon. Ja, aber machen sie ja nicht in dieser. Können sie ja noch. Ja, können sie. Machen sie wahrscheinlich irgendwann mal. Also, wir waren übrigens 249 Letterboxen, sehe ich gerade, und 18 Tradis. Ja, kann man mal übersehen, dass die alle im Naturschutzgebiet liegen. Ja, das ist. Ja, das rutscht so durch. 250 mal Klick. Naja, hat wahrscheinlich eine Sammlung vorgegeben, wie auch immer. Nee, mir ist es gerade so eingefallen, als du sagtest ja, wenn man das Listing vom PC sich nochmal anguckt, und da mache ich ja nun gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Mystery-Typ. Ich glaube aber, deswegen schrauben die in letzter Zeit so an dieser App rum. Ja, da kommen wir noch hin mit dem App. Ja, ich meine, jetzt mal, ich glaube, der Traffic auf dieser Website ist nicht mehr so stark, deswegen ist sie neuerdings auch nicht ein bisschen schneller geworden, weil die Mehrzahl der Leute ja doch über eine App geht. Ich habe das jetzt mal angeschaut. Meinst du, dass da bin ich mir nicht so sicher, ob das kann man nur mit sinnvoll arbeiten, wenn man PM ist. Ja, ja, klar. Ich meine, also jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische. Ich meine, das ist eine Firma, die Geld verdienen will und muss. Und dann müssen sie natürlich versuchen, die Leute irgendwie dazu animieren, Geld auszugeben. Und natürlich versuchen sie, die App so zu programmieren, dass man möglichst PM sein muss. Ich meine, also sorry, aber ich finde immer diesen Vorwurf, dass sie Geld verdienen wollen, das finde ich immer lächerlich. Wenn ich mich da anmelde, dann lese ich, dass das eine gewerbliche Firma ist. Und ich kenne keine gewerbliche Firma, die nicht Geld verdienen will. Wäre doch absurd. Also, das ist auch mal das Einzige, was ich bei GA mal völlig daneben finde. Sorry, immer dieses überraschende, die wollen unser Geld. Ja, natürlich wollen die unser Geld. Ja, das machen sie nicht so richtig. Also diese PM ist ja jeder noch bereit, irgendwie zu zahlen. Aber sie, meiner Meinung nach, verlieren sie viele User an die anderen Apps. Weil ich glaube dir das noch nicht mal. Jeder ist bezahlt. Die sind noch nicht mal bereit, die normale 30 Euro zu bezahlen. Nee, da melden sich in Uganda an, damit sie nur für 25 Euro die bezahlen müssen. Jetzt JR meldet 14,99, die sitzen ordinieren vom Rechner, die alle im März auslaufen, weil sie jetzt 14 Euro sparen können. Also ich frage mich mal, in Deutschland. Die alle im März auslaufen, ist also sehr doppeldeutig. Ordinieren vom Rechner. Nee, ernsthaft, ey. Ja. Ich frage mich mal, ob die alle einen Schatten haben oder ist ja schön, Geld zu sparen, aber man kann es auch übertreiben, ey. Also ich weiß auch nicht. Ey. Es fehlt noch eine Geocache, eine Groundspeak Handyhülle. Ja. Aber gibt es wahrscheinlich schon. Trackbare Handyhüllen, das so ein Scheiß gibt es ja immer. Nein, aber egal. Ich sehe das auch so. Also ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es die Mehrheit ist, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass die Cacher sich so in zwei grobe Gruppen echt unterteilen. Das sind einmal wirklich so die Alt-Cacher, auch wie ich, die dazu, mir ist diese App scheißegal. Ja, aber du arbeitest mit GSAK, du gehst ja auch nicht über die Website. Ja, aber das ist schon immer. Ja. Oder ich benutze Locust, wo ich die dann über GSAK hin exportiert habe, im Feld, wie das so schön heißt. Ja. Und da benutze ich das auch gleich zum Navigieren. Was soll ich denn mit dieser Dex? Ich frage mich auch mal, gerade auch als Programmierer kenne ich dieses Problem durchaus, was die Leute mittlerweile alle von Software sich erwarten, gerade von Apps. Groundspeak gibt eine App raus. Eigentlich soll diese App dir sagen, was gibt es für Caches, wo liegen die und vielleicht noch eine Statistik und Bewertung. Ja, ja. Aber nein, die möchten noch navigiert werden. Das Ding soll ihr am besten noch dahin führen, automatisiert Bilder einblenden. Das Ganze natürlich ohne jeden Speicherverbrauch, weil man hat ja nur eine Gigabyte. Und dann soll sie am Ende noch einen Kuss geben. Ja. Oder was? Also, naja, also du machst das mit Locus und ich sitze auf dem Locus, wenn ich mit der App arbeite, um die Verbindung aufzunehmen. In der Tat soll die App ja die Bedienung der Website erleichtern. Und natürlich, eine Geocaching-App muss eine GPS-Funktion haben. Das Problem bei Groundspeak ist, dass sie so spät mit der App gestartet sind, dass andere Apps besser und funktioneller sind. Und jetzt könnte man ja davon ausgehen, ja, dass wenn irgendeiner so eine App programmiert, dass sie jetzt nicht keine Riesenfirmen sind, aber Groundspeak ist eine Firma, dass man da lange drauf guckt und sich das entweder genauso macht oder nicht. Aber es gibt für mich überhaupt keinen Grund, zum Beispiel von LVC zur Groundspeak App umzusteigen, weil die kann noch mehr, als die Groundspeak App jetzt kann. Ja, aber ich glaube schon, dass das trotzdem Sinn hat. Das ist einfach für die Leute, die gerade erst frisch einsteigen, damit sie müssen überhaupt eine App haben. Ich finde auch immer, ja, und jetzt gehen endlich Offline-Karten, das hatte lange genug gedauert. Ja, aber wie viele Apps sollen das denn noch erfinden? Es gibt Locus, es gibt CGO, es gibt 500 Apps, die Offline-Karten haben. Nein, das muss die Groundspeak-App auch noch können. Ich frage mich bei manchen, die müssen, glaube ich, so eine 128-GB-Karte in ihr Gerät einbauen, um die ganzen Karten für die ganzen Apps darauf zu kriegen. Weil dann haben sie die Deutschland-Karte so 45 Mal auf ihrem Gerät installiert. Ja. Weil sie das alles verschieden nutzen. Also sorry, aber ich finde, es würde sogar schon reichen. Ich hätte Groundspeak-Stelle das einfacher gemacht. Ich hätte wirklich mehr oder weniger die Webseite noch nicht mal komplett umgesetzt, sondern eine Übersicht über Caches, wo liegen die grob. Ich hätte sogar schon auf den Dings verzichtet, sondern dann hätte ich gesagt, da könnt ihr alles nachlesen und am Ende geht ihr auf den Cache, sagt teilen und dann benutzt ihr Google Maps, fertig ist. Das ist schon da. Und das ist perfekt. Also, Also ich glaube, Groundspeak braucht eine App und die haben ein bisschen zu spät draufgesetzt, weil das ist, also jeder redet ja über Mobile, ja, und dass jeder nur mit dem Handy unterwegs ist, aber genau bei diesem Hobby brauchst du es ja wirklich, ja. Ich brauche jetzt nicht hier eine Lieferando-App, die muss ich jetzt nicht unbedingt im Handy haben, das kann ich zur Not über eine Website machen. Ja, klar. Aber bei Groundspeak, die könnten ein Vorreiter im Mobile-Commerce, wie auch immer man das dann nennt, werden, haben es aber wieder verpennt. Ja, weil aber ich weiß auch nicht, ob der Aufwand für sie nicht so groß wäre. Also alleine, wenn sie jetzt Karten da einbauen und so, das ist alles nicht ganz ohne. Wenn ich mir so Locus angucke, das ist ja auch nicht billig, wenn du es kaufst. Aber das kann ich dann navigieren, alles. Und das soll jetzt Groundspeak im Prinzip alles nochmal nachbauen? Nein, die hätten es einfach kaufen sollen, von einer bestehenden Lösung integrieren. Ja, oder so, ja, okay. Das meine ich. Wenn, im Prinzip reicht mir aber die GPX-Datei, wenn ich die Locus einlese, habe ich alles. Was will ich noch von Groundspeak? Also ich brauche die ganze Groundspeak-App nicht. Egal wie gut die wäre, die macht für mich einfach keinen Sinn. Die wird ja nie alles abdecken, was zum Beispiel Locus kann. Das will ich aber haben. Oder ich will auch noch navigiert werden mit Echtzeit-Verkehrsdaten. Dafür habe ich Cygate. Das erwarte ich aber auch nicht von Groundspeak. Also das finde ich so schwierig. Also ich wüsste an Groundspeak-Stelle auch nicht wirklich, was ich programmiert habe. Also ich erwarte es so ein bisschen wie zum Beispiel Apple. Hier gibt es eine Notiz-App dafür. Die hat so die Basics. Ja. So erwarte ich es von ihrer App. Möchte ich aber mehr, dann gehe ich zu Evernote, OneNote irgendein anderes Note, was es dann noch gibt. Das Problem ist halt nur, dass die Groundspeak-App die grundlegenden Basics halt nicht beherrscht hatte. Ja. Am Anfang. Und klar. Ne? Also, ich sage deswegen, ich fand die wussten, glaube ich, selber nicht, wo sie hinwollen. Ich meine, dann kommen natürlich auch wieder die Fraktion jetzt wie Stellinger, der sagt, er kopiert sich das auf sein Oregon und nichts mit App. Kann ich verstehen, habe ich auch jahrelang gemacht. Würde ich heute keinem mehr raten zu, weil was soll mir denn das Oregon für einen Vorteil bringen? Das kostet mich fast mehr als ein Handy. Das kann nicht mehr, ganz im Gegenteil, das kann weniger. Und der einzige Vorteil, dass es halt, wenn es runterfällt, nicht gleich kaputt ist. Obwohl die neuesten Oregons das auch nicht mehr liefern. Ja, aber gut, wenn ich das GPS habe, die Fahrradhalterung habe und mich daran gewöhnt habe, dann mache ich das halt so. Ja, weil ich es habe. Aber wenn ich jetzt neu anfangen würde, ich habe meinen Samsung S5, habe mir da Zusatzakku gekauft, der kostet 22 Euro. Damit hält das Ding 12 Stunden durch, auch wenn ich navigiere. Wo soll der Vorteil sein? Man müsste sich wirklich mal, weil Garmin hatte ja so ein Monopol bei GPS-Geräten. Und ich glaube, ein nicht kleiner Teil davon, wenn du jetzt siehst, wie viele Geocache es gibt, hat ja so ein Garmin-Gerät. Eigentlich mittlerweile alle, ja. Wenn GPS-Gerät, dann Garmin. Man müsste sich mal die Umsatzzahlen anschauen, wie die sich entwickelt haben. Ich glaube, dass die runtergegangen sind. Also da bin ich mir relativ sicher. Weil nur über Bergsteiger und hier Leute, die mit dem Boot fahren, Bootfahrer oder Kapitäne, kriegst du es halt nicht so rüber. Ich glaube, die Geocaching-Masse ist schon ein extremer Faktor. Angeblich haben die immer gesagt, dass Geocaching für sie, das wäre ein Witz. Ja, echt? Ja, also damals hat das ja noch dieser Christian Plato, wie hieß er? Ich weiß nicht mehr, wie ist Christian. Mit dem hatte ich mal gesprochen, so, er sagte, ja, sie gehen auf diese Geocaching-Events, natürlich ist das auch Geld, was gerne mitgenommen wird, aber für die amerikanische Mutterfirma ist das nicht das Entscheidende. Das ist wohl nicht so viel. Die verdienen ihr Geld wohl tatsächlich woanders. Also das macht wohl nicht so viel aus. Das Gefühl hatte ich aber auch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Überleg mal, wie viele Geocacher es gibt. Und jeder rennt mit so einem Garmin-Gerät rum. Ja, aber wie viel Geld bleibt bei diesen Geräten kleben wirklich? Ja, Marge natürlich. Ist ja eine Frage. Natürlich verdienen sie wahrscheinlich mit anderen was. Ja, das meine ich. Auch für die Hand-GPS-Geräte, ja? Ich meine, ein Bergsteiger muss auch so ein Hand-GPS-Gerät. Wieso bestätigt das auch nochmal? Garmin hat auch mal gesagt, Cachen ist nur eine Nebenbaustelle. Ich glaube das auch. Womit verdienen? Ja, gut, klar. Hier mit den Uhren, ist klar. Navigations. Nee. Jetzt kommen wir mal wieder. Den Locus-Kram habe ich auch, aber mein neues 700 ist aber ein GZ immer noch eine andere Hausnummer. Ja, wo denn? Was soll denn daran besser sein? Verstehe ich immer noch nicht. Also nicht mal die Genauigkeit. Ich habe ja auch noch ich habe das Montana gehabt, ich habe das Oregon noch liegen und ich habe das Samsung S5 probiert. Und mal ganz ehrlich, die haben mich alle drei zum gleichen Stelle zum Cache geführt. Also die habe ich alle gleich schnell gefunden. Der Unterschied ist wirklich, wenn das S5 runterfällt, hat es eine Delle mehr. Das haben die Garmins nicht. Das ist, würde ich sofort unterschreiben. Akku-Geschichte ist mittlerweile vorbei, Genauigkeit auch, da sind die gleichen Empfänger drin. Und mal ganz ehrlich, gerade diese 700er, diese neue Oregon-Geschichten, die machen, oder die 6er-Serie auch, die machen auf mich auch nicht mal annähernd den Eindruck, dass die sehr stabil sind, wenn die auf ihre Glasfläche fallen. Also, dass die genauer sind, wo soll das herkommen? Ist der gleiche Prozess, ganz im Gegenteil. Meistens haben die Handys sogar noch den besseren Empfänger drin. Also, sorry, aber rein technisch kann das schon eigentlich nicht sein. Aber gut, das ist sowieso so eine Glaubensgeschichte, Plattformkrieg. Jeder wie er will, so einfach ist das. Ich kaufe jedenfalls kein Oregon 700, das mich so viel kostet wie ein Handy, aber nicht telefonieren kann. Irgendwie, da geht echt der Sinn an mir vorbei, allein der Preis auch. Was mich immer noch... Guck mal, Garmin bleibt mit einem Umsatzplus von 10% auf Erfolgskurs. Also, es kann ja auch sein, dass sie Märkte verdrängen. Man hat ja schon ewig mal von Magellan gehört, ja. Dass sie darüber wachsen. Also, wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen. Also ich würde mir ein kleines nochmal kaufen. Diese, wie heißen die? Legend. Wenn ich wirklich so wie der, nächstes Jahr wollen wir wieder nach Nothing But Stones laufen. Das ist eine Umgebung, wo ich mir tatsächlich ein Legend mitnehmen würde, weil einfach mit zwei Batterien 14, 15 Stunden hält, das ist unschlagbar, das ist... Klasse. Siehst du, dafür liebe ich den Chat. Ne? Wir haben ja so Halbwissen, wie geht's Garmin und so weiter. Wird das mal eben rausgesucht. Geschäftsbereiche, Outdoor, Fitness, Marine und ja. Flugzeug. Siehst Marine du, Flugzeug machen die, glaube ich, auch viel. Umsatzwachstum 25 erneut, ja. Prozent erneut gegen den Vorjahresquartal zugelegt. Na gut, okay. Das glaube ich auch, weil gerade dieses Fitness, ich habe ja auch eine Fitnessuhr, die ist schon geil, die ich jetzt hier oben habe. Ja? Das muss man sagen. So, jetzt sind wir wieder abgeschweift. Ja, ging ja grob um. Ja, ich habe auch keine Lust hier. Das ist sowieso so ein Witz, dass immer manche auch noch meinen, man müsste sich da rechtfertigen, was wir hier machen. Keiner zahlt da was für, keiner muss sich das anhören. Dann soll ich mich hier hinsetzen und rechtfertigen, was ich hier erzähle? Leck mir am Arsch. Nee, das meine ich nicht. Oder ist er gewachsen? Das machen wir nachher mal durch. Ist er gewachsen? Natürlich. Siehst du doch, ist doch glänzt doch, wir sitzen doch mal nackig hier. Griso hat gerade auf Twitter ihr seine, guck mal hier. Gibt's also doch, okay. Ja. Jörg, aber ich habe einen Strap-on mit, ne? Aber ich bin heute mal der Aktive. Ja, natürlich. Heute mal so. Ich muss ja was für den Oberkörper tun. Oh Gott, jetzt denke ich wieder an die Mutter, die ihm geschrieben hat, dass sie mit ihrem Kind immer das hört. Jetzt muss ich wieder erklären, was das ist. Erinnerst du dich noch? Ja, naja, da soll ja auch beschäftigt bleiben. Ja, siehst du, wir klären die Kleinen auch nochmal auf. Es gibt wieder eine Mega-Pinkelpause. Also GC70P4C. GC70P4C. Wir sind sogar genannt im Listing. Echt? Erwähnt? Ja. Als? Das letztes Jahr ja sogar die Freizeitberichterstatter auch da waren. Oder echt? Irgendwie so. Und deswegen machen wir dieses Jahr erst recht wieder eins. Heißt Mega Pinkelpause 2. Ich vermute es genauso hohl wie letztes Jahr. Also ich fand es irgendwie letztes Jahr nicht überzeugend. Ich werde dieses Jahr auch mit Sicherheit nicht hinfahren. Soll man machen. Warum es das gibt, mein Gott, guckt euch die Owner-Fundzahlen an, wie lange er dabei ist, dann wisst ihr, warum der sich auf dem Weg nochmal eben ein paar Events hinlegen muss, damit er die Punkte da auch nochmal sammelt. Ist auch nichts gegen zu sagen, soll er auch machen. Also wer heute noch meint, dass Fundzahlen ihn irgendwie nach vorne bringen. Ja, happy aber dabei. Ja, also ich finde, ehrlicherweise könnte, es ist immer so vorwurfsvoll von mir, aber ehrlicherweise könnte ein Event auch mal wieder dafür genutzt werden, was ein Event ausmacht. Ja. Und so ein Event, ja, wie wir hatten. Und ich sehe unser Wilsener Event immer noch als Vorzeuge-Event. Draußen im Grünen mindestens 3 Kilometer laufen, bei beschissenem Wetter, dann weiß ich, da kommen nur Geocacher, die nicht den Punkt abgreifen wollen, sondern die einfach Bock drauf haben, sich in der Natur mal ein bisschen durchzuschlagen. Aber ich glaube, Events haben so an Bedeutung verloren im Zuge der, ja, der großen gesponserten Dings, dass da keiner mehr drauf guckt. Es gibt zwar irgendwo, hier im Norden gibt es ja auch immer, ich sammle meine Sackraten 1 Event, ja, ja, ich sammle meine Sackraten 2 Event, ja, und so weiter. Gehen sie 45 Bockwürste essen. Ich glaube, so kleine Events sind die Powertrails des kleinen, ja, Mannes geworden, oder? Ich guck mir die tatsächlich mal an, ja, weil ich die mal aussortiere. Also ich guck mir echt alle Events, die neu gekommen sind, hier im Umkreis an und sortiere die entweder aus oder lege sie mir auf so eine Liste, könnte man vielleicht mal hingehen. Und wenn sie, pack sie auf Ignore und wenn so, sie dann auf Ignore rot durchgeschrieben sind, nehme ich sie auch mal wieder runter, weil meine Ignore-Liste langsam in so einen Bereich kommt, der sonst schwierig wird. Und mir fällt auf, die haben auch fast keine Besucher mehr. Also da geht echt keiner mehr hin. Ja, das sage ich ja. Es ist aber scheißegal. Es geht ja, es geht den Owner ja um den Punkt. Ach so, meinst du? So, ja, und das glaube ich gar nicht. Also, klar. Meinst du, es nur dem Owner um den Punkt geht? Na klar. Ja, kann natürlich auch sein. Und ein bisschen Coolness-Faktor, weil, ja, weißt du? Wobei man hier mal eben so rein erwähnen muss, bevor ich das vergesse. Das Ding heißt ja Mega-Pinkelpause. Da kam ja auch irgendwie die Frage auf, wieso darf das eigentlich Mega heißen? Da habe ich jetzt echt nachgefragt. Also beim Reviewer. Es dürfen nur die Megas nicht Mega heißen, die noch Mega werden wollen. Ein geiler Satz, ne? Jetzt müsst ihr mal zurückspulen und das langsam anhören. Wir sind mittlerweile in der Politik angekommen, oder? Ja, nee, also man darf jedes Mega, darf oder ist das, Mega darf ruhig im Namen stehen, wenn man nicht vorhat, Mega zu werden. Das ist so absurd, dass man da gar nicht drüber nachdenken darf, aber es ist so. Deswegen darf dieses Event Mega heißen, weil es überhaupt nicht vorhat, Mega zu werden. Wenn du Mega werden willst, darfst du dein Event aber nicht Mega im Namen haben. Klingt toll, ne? Und wenn du dich dann darauf berufst, dass du es nicht vorhast, aber es kommen trotzdem so viele, dann heißt es wieder, diese Aussage geschah ohne mein Wissen. Nee, der Reviewer sagte, nee, da stand auch zu, weil ich extra nachgefragt habe, ob wir das auch hier besprechen dürfen. Oder ich habe ja einen Artikel drüber geschrieben. Ja. Nein, er hat auch gesagt, na klar, wenn jetzt alle natürlich anfangen, wie beknackt, jeder nennt jetzt sein Event nur noch Mega, ja, dann wird das kommen, wie es immer kommt, dann wird Groundspeak sich hinsetzen und sagen, okay, Regelungsbedarf, verboten, Ende. Also, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, wie immer. Ja, gesunder Menschenverstand, das wird immer so schön ausgeführt. Gibt es ja eigentlich nicht wirklich. Nee, ich finde stimmt. Einfach... also, dass wir darüber sprechen, ist ja auch schon ein Witz, aber... Ja, ich finde einfach... Es ist das Paradoxe ist daran, wenn du so ein Hobby hast, was so viele Pupsköpfe hat, die sich dann immer irgendwie so die Regeln so ausdehnend versuchen, das zu machen, dann hast du als Reviewer auf der Gegenseite oder natürlich Leute, die langsam ins Politische abdriften. Ja. Also, das sitzt du vor allem genauso bekloppt zum Teil, das kommt auch dazu, wenn das bekloppt aufeinander trifft. Es gibt ja halt keine Präzedenzfälle und jede Aussage kann nicht als Referenz genommen werden. Ja. Und dann gibt es halt auch solche Aussagen. Also ich meine, die Aussage klingt jetzt im ersten Moment logisch. Sie ist sogar jetzt, wo wir es bringen, wird es natürlich auch wieder einen Pupskopf geben, der es ausprobiert. Ja, das befürchte ich auch. Aber ich habe da gar keine Befürchtung. Wenn sie es verbieten, finde ich es noch besser, ist das Thema halt durch. Wenn ihr das unbedingt beantwortet haben wollt, werdet ihr eine beantwortet kriegen. Ist wie immer. Manchmal sollte man vielleicht nicht fragen, sonst kriegt man eine Antwort, die man nicht haben will. Fragt man nicht, kriegt man gar keine Antwort. Tja, ja, aber legt das Mega nicht ins Naturschutzgebiet. Ja. Ja, hör bloß auf. Was haben wir noch? Du hast für Super Events, passt genau. Oh, es ist so geil, ey. Es gibt dann auch was die Leute alles Events machen. Ich könnte manchmal. Wir sind wieder aber gesunden Menschen. Verstanden. Ja, Entschuldigung, Dönerstag. Guck's dir bitte an. Ja, aber das ist ja wenigstens noch was Witziges. Aber jetzt, es gibt GC71 BPX, GC71, BPX, ich muss jetzt hier erstmal draufklicken, das ist alles wieder so absurd, ey. Going Ape 2017, die Nachbesprechung. Oh man, also allein das schon. Die Nachbesprechung, sogar unter einem Account eingereicht, den kann er ja selbst gar nicht loggen. Ach doch, beim Event ist ja kein Problem, da sagt ja keiner was. Also, nachdem jetzt am 20.02.2017 32 verrückte Geocacher aus Deutschland, Frankreich, beim Ape waren für viel Geld in Sao Paulo und da haben sie aber und sind aber und sind geile Typen. Und jetzt kann man hingehen und sich anhören, wie toll sie das gemacht haben. Also schon wieder 17.000 Finden dabei. Haben sich jetzt schon 3 angemeldet. Das zeigt nein, auch das hohe Interesse daran. Du machst natürlich wie ich, du meldest dich gar nicht an, weil dann würdest du dir erstmal Hohn und Spott aussetzen, sondern lockst einfach nach. Am 16.03. findet er statt, also kannst du dich noch anmelden. Und wann wird es eingereicht? Das sieht man unten irgendwo, ne? Am 16.03. wurde dann eingereicht, am 1.03. ist jetzt also ziemlich frisch. Und das heißt tatsächlich Nachbesprechung. Ja, ja. Da wollen sie im Prinzip, wollen die sich dann hinstellen und erzählen, wie das toll war. Das ist so absurd, ey. Ich sage immer wieder, ist ja gar nicht schlimm, sich über sowas zu freuen. So, ne? Aber ich, wo mir immer wieder der Hut hochgeht, dieses Auftreten so, wir sind so geil. Wir müssen euch das jetzt erzählen. Mann, wenn einer ein Ape machen will, fährt er doch dahin. Ich mache jetzt auch. Oder darf ich ihn auch loggen, wenn ich da auf mich bin? Ich mache jetzt auch ein Event. Und zwar nicht am Dönerstag, sondern am Tag danach. Nachbesprechung und Erfolgskontrolle. Stimmt. Nach Dönerstag. Beim Dönermann. Freuen auf den Dönerstag 1, freuen auf den Dönerstag 2. Noch 31 Tage. Es geht alles. Das ist wirklich. Mit Atmo vor dem Eingang des gelben M. Leute, ihr seid perfekt im Chat. Also wir haben heute wieder so einen kreativen Chat. Stimmt, vor dem Eingang des gelben M, richtig. Ein bisschen berufsgeokischer Flair, ja, nicht nur ein bisschen, ey. Ja, wer hin will. Ja, haben wir gesagt, auf dem Klo. Nochmal gesagt, weil uns das ja auch mal gerne vorgeworfen, auch bei Büren und so. Wir wollen ja überhaupt keinem erzählen, dass er nicht hingehen soll. Aber wenn wir ein Event albern finden, dann dürfen wir das doch mal sagen. Und die jetzt wieder kommen, aus dem Busch gehüpft. Ja, aber ihr müsst auch mal leben und leben lassen. Sag ich mal, leck mich am Arsch und lass mich doch auch leben. Und wenn ich euch leben lassen soll, lasst uns auch leben. Und wir müssen darüber sprechen können. Kleider und haben es richtig. Wir nennen es einfach auf dem Klo beim gelben M. Geocacher trefft. Nachbesprechung und Erfolgskontrolle. Wir hängen uns direkt dahinter mit unserem Event. Einen Tag später machen wir an der gleichen Stelle. Wir wollen den Boden ehren, auf dem die Ape-Cacher gelaufen sind. Wir können ja auch mal Gerüchte einstreuen, finde ich. In Bremerhaven kommen ja 2 Leckys, wurde ja verkündet. Ja, das ist kein Gerücht. Kannte noch nicht mal die Namen. Das ist kein Gerücht. Nee, aber das Gerücht ist, die bringen ja den Ape-Cache mit. Ja, die kannst du vor Ort loggen. Dann. Es ist kein Gerücht. Es wurde mir jetzt von einem Orga-Mitglied, das nicht genannt werden würde, bestätigt. Ja. Also, wer schon immer mal dieses Ape-Icon oder was, ja, haben möchte, der Original Ape Cache kommt nach Bremerhaven. Was ist denn ein Achtsamkeitsseminar, was mir der da gerade vorstellt? Ich frage mich, was die Leckmuschel. Ich wollte die Leckmuschel jetzt nicht erwähnen, aber. Achtsamkeit ist, du achtest auf deine Umwelt und auch auf dich. Ah, tue ich doch immer. Also. Deswegen machen wir den Podcast. Wir achten auf alles und nennen das. Ich habe ihm vorhin schon gelobt, ich muss ihn wirklich mal loben. Jörg hat hier OneNote, das ist alles so schön aufgereiht und wir arbeiten das von oben nach unten ab. Absolut. Und selbst eure Leckmuschel wird mit aufgenommen. Schafft es nicht, dass wir da rauskommen. So, jetzt wolltest du noch was zu Bürend sagen. Achtsamkeit, der meint wieder irgendwas. Feuerwalze, du musst das mal so sehen. Ich bin so am Rande des Asperger-Syndroms. Des Nervenzusammenbruchs. Deswegen hat das mit Achtsamkeit, das klappt bei mir nicht. Ich bin kein guter Sozialkontakt da und so. Ich kann nur darüber reden, was mir so auffällt und wie ich es finde. Das muss auch reichen. Eigentlich kotzen uns Menschen an, ja. Ne? Menschen an Sammlungen. Ja, dich ja nicht so, aber mich. Ja, das du kannst ja mit anderen Wesen umgehen, aber bei mir ist es wirklich, also da habe ich echt das Sozialkompetenzproblem. Was heißt Problem? Ich stürze ja nicht. Also ist es für mich auch kein Problem. Ich laber das hier runter und danach habe ich es auch vergessen. Also von daher, Ja. So, dann kommen. Ich komme da auch nicht rum. Ich versuche schon immer, ich denke mal nach, dann lass das auch weg, das ist ja jetzt durch das Thema, aber Büren kommt immer wieder angelaufen. Da kann ich machen, was ich will. Es war wieder da. Und diesmal kam es über GoCacher, der wieder die neuesten Mega-Events erwähnte und da stand tatsächlich wieder Büren drin. Und ich denke immer, seid ihr alle bekloppt oder was? Die haben 56, nee, heute haben sie, glaube ich, 57 Villetens gehabt. Da ist, glaube ich, eine Sockenpuppe noch bei, die haben nur eine gelöscht, die andere steht da noch. Zwei haben schon wieder abgesagt, haben aber ihr Villetent nicht gelöscht, was ja auch sehr nett ist. Da bin ich schon irgendwie bei 54 und ich habe die anderen gar nicht alle durchgeguckt. Die Hälfte ist, glaube ich, noch Orga. Also mal sorry, aber großzügig gerechnet sind die jetzt bei 50 Villetens. Und das findet am 22.04. statt. Das heißt, die haben jetzt noch so anderthalb Monate. Ja, aber jeder spricht drüber. Das ist ja, aber seit einem Monat haben sie es geschafft, auf 50 Villetens zu kommen. Und jetzt wollen sie in anderthalb Monaten noch 450 dazu kriegen. Oder was? Also, sorry, das ist einfach albern. Also das ist wirklich einfach nur albern. Das hinterfragt auch keiner, ne? Da wird es einfach mal mit aufgenommen und dann. Ja. Ich meine, da fragst du dich auch, warum ist jetzt hier nicht hier Currywurst-Tester 1 bis 553 im Go-Cacher abgebildet? Das Schlimmste ist, da wird mir jetzt auch mit Sicherheit wieder vorgeworfen, lass die doch erstmal machen. Ja, die machen schon seit einem Monat, wird nicht besser. Also sorry, aber das ist doch alles irgendwie, ich muss doch auch mal drüber reden können, wenn was Schwachsinn ist, dann bleibt das auch. Ja, das Schlimme ist ja, aber hinter vorgehaltener Hand, ja, ist richtig gemacht. Machen wir da. Ne? So läuft ja. Das ist also, sorry, aber wir jetzt machen wir nochmal Werbung, dann wird das Event auch nochmal voll. Das nennt sich GC6ZQ1X, muggelfrei am After, im historischen Büren. Ja. So, hat aktuell, ach nee, jetzt bin ich. Ich logge mich gerade ein hier, ich gucke gerade. 62? 62. Echt? Wo soll hier jetzt herkommen sollen? 58. Ach so, stimmt. Du 62 sind die gelockten Aktionen. Ja. 58, wohlgemerkt. Zwei haben davon schon abgesagt wieder, haben aber ihr Villetent geschickterweise stehen lassen. Dann ist da noch ein Teil der Orga bei und einer ist, glaube ich, noch eine Sockenpuppe. Ach komm, ich lock jetzt auch. Und da steht auch einer, da mache ich mal ein vorsichtiges VR, mal sehen, wer noch mitkommt. Also, sorry, das wird bestimmt ein nettes Event, das ist gar keine Frage. Aber wenn sie sich nicht ganz so aufblasen würden, wäre es noch viel netter. Ich mache jetzt hier Villetent. Ich logge das jetzt live im Podcast. Ja. Komme nicht. Ach. Schreibe ich rein, aber will den WA. Wir müssen das mal dazu sagen. Also ganz ehrlich, wer jetzt Bock hat, auf einfach mal auf ein Event zu gehen, so schlecht ist es ja nicht. Es gibt sogar, glaube ich, gibt es ein Nach-Event auch noch? Ja, es gibt ein Vor-Event am Freitagabend. Es gibt ein Nach-Event am Sonntag. Also das hat schon alles. Das ist schon im Prinzip wie ein Mega aufgelegt. Soll ich jetzt locken oder nicht? Musst du doch wissen. Komme nicht, aber finde es trotzdem interessant. Nein, das ist fies. Nee, okay. Nein, aber es ist wirklich, also wer da Bock hin hat, warum nicht? Aber es ist einfach, das, was mir bei denen einfach nicht gefällt, ist dieses Auftreten. Wirklich auftreten wie Graf Kotz. Muss nicht sein. Und es ist alles vorbereitet. Es könnte ein gutes Event werden. Das Problem ist, mit der Attent-Anzahl und dem, was sie vorhaben, wird das merkwürdig. Das ist so, bleibt so, weil dann habe ich da 75 Leute und habe aber ein Programm, das ausgelegt ist auf 500 Leute. Die verirren sich doch da. Dann kamen sie plötzlich jetzt auf der Homepage mit einem Film dazu raus, der da irgendwie Werbung machen soll für den Ort. Vielleicht ist es ja auch ein Test. Wie schnell kann man ein Event groß machen, ohne die üblichen Werbung oder 81er-Matrixen und so weiter rauszuhauen? Hast du den Film eigentlich gesehen? Ja. Also nach dem Film gibt es also eine Kirche, eine gammelige Brücke, die über so eine Art Pissrinne führt und es gibt den Platz, wo die Wohnmobile ihre Kacke absaugen lassen können. Das war die Werbung für den Ort. Dabei haben die ein ganz hübsches Programm, das müssen wir ja auch mal sagen. Es geht wirklich nicht darum, das schlecht zu reden, sondern wirklich mal ganz offiziell, wie kommt das bei einem an? Ich habe ja auch geguckt, ob wir da vielleicht sogar hinfahren, warum nicht? Aber da lockt mich so gut wie gar nichts. Muggelfrei an der Afte. Also so kann es ja nicht sehen. Die haben eine Jesuitenkirche, die haben eine katholische Pfarrkirche. Ja. Die haben in der Nähe der Jesuitenkolleg. der Film dazu. Da ist dann eine Torte jetzt zu sehen. Ein paar GPS-Geräte. Dann findet er gleich einen Cache. Was er da die ganze Zeit erzählt, versteht man sehr, oder sie, das ist eine Sprecherin, versteht man sehr schlecht, weil immer so ein merkwürdiges Rauschen im Hintergrund ist. Ich glaube, es sollen die Flüsse sein. Dann rauscht halt. Wobei das alles nicht unsympathisch ist. Also das, deswegen, das finde ich eigentlich so schade. Oh Gott, jetzt fährt ein Auto vorbei. Also man hätte als erstes mal den Sound wegnehmen sollen und stattdessen lieber das nachher besprechen. Also, aber wo findest du denn jetzt das Programm hier? Ja, vorher war es da bei Sehens. Ach hier, wenn du oben auf Programm drückst, du darfst nur nicht da drunter drücken. Ach so, das ist ja auch doof gemacht. Die ganze Seite funktioniert nicht so ganz richtig. Aber da kommt man dann immerhin hin. Wenn ich auf Programm drücke, dann habe ich die Auswahl sehenswert. Ach ja. So, also ja, okay. Du darfst aber auch keine von beiden drücken, sondern nur oben auf Programm drücken, das ist wichtig. Also, das Programm fängt an, 9.30 Uhr die Kassen öffnen. Genau. 10 Uhr Begrüßung und Singen der Nationalhymne. Und pass auf, aber jetzt, genau da sehe ich jetzt, das, da sehe ich, die reden aber von Profis, da ist ja die Touristiker mit drin. Da frage ich mich immer, was für Profis? 9.30 Uhr wollen sie und sie sind von Mega ausgegangen, wohlgemerkt. Das ist ja eine Planung für ein Mega. 500 Leute sollen dann in einer halben Stunde das zur Begrüßung schaffen. Wenn sie da Interesse dran haben. 5 Minuten nach der Begrüßung öffnet denn die Aktivitäten. Dann gibt es um 10.45 Uhr also ein Flashmob. Ich finde, es gibt fast nichts Geileres als ein Flashmob mit Uhrzeit. Ja, muss ja schon. Die vorher bekannt gegeben ist. Ja, eigentlich hättest du den Flashmob gegen 10 machen können oder 9.45 Uhr. Weil wenn dann erst die Kassen öffnen, sind ja eh schon alle da. Vielleicht sollte man einfach mal nachlesen, was ein Flashmob ist. Dann fällt einem auf, dass ein Flashmob, der vorher in einem Terminkalender steht, ne, für alle ersichtlich seltsam ist. Aber okay, kann man machen. Da kommt ein Workshop. Was ist denn das jetzt, der Flashmob? Hast du eine Trillerpfeife, ein Kissen? Keine irgendwas? Ahnung, das findest du auch nirgends. Da steht da nirgends. Dann um 11 Uhr gibt es einen Workshop. Der Lockpicking, ja. Ich muss mal sagen, ich habe ja auch einen gemacht bei Mixi und stelle fest, hier oben gibt es keinen einzigen Lockpicking-Cache scheinbar mehr. Also der Workshop ist auch so ein bisschen hinter sich. Also mal ganz ehrlich, Lockpicking und Geocaching, das ist auch irgendwie mit viel Liebe in dieses Hobby hineingeschrien worden. Und schnell wieder rausgeflogen. Ja, das braucht kein Mensch. Dieser Workshop ist eigentlich zu schön. Lockpicking mache ich auch. Und zwar habe ich so eine große Zange und einen Hammer. Ja, das ist mein Lockpicking. Dann so. Kommt Paddling-Weitwurf. Ja. Dann kommt wieder, das finde ich auch so geil. Um 13 Uhr kommt dann Live-Musik vom Fanfarenzug Prinz Regent Büren. Was muss ich mir da vorstellen? Da läuft die Dorfkapelle durch? Das siehst du doch auf dem Foto dann links daneben. Ernsthaft, das sind diese Faschingstypen, ne? Nee, das ist ein Fanfarenzug. Gott nicht zu Fasching, das ist was anderes. Also eine halbe Stunde Live-Musik finde ich schon schräg, aber dann noch irgendein Fanfarenzug langlaufen. Das kann witzig sein, aber ich frage mich jetzt mal, lass uns nochmal kurz zurück auf den Paddling-Weitwurf kommen. Das ist doch auch schon durch, oder? Ich meine, es gibt es auch bei anderen Events, aber dass ich jetzt mit dem Paddling nochmal irgendwie... Sie haben sich nichts einfallen. Sie haben einfach geguckt, was haben andere gemacht. Ja, aber andere machen das auch. Ich finde, Paddling-Weitwurf ist das durch, oder? Ich meine, um 15 Uhr kann man nochmal 15 Minuten Live-Musik hören. Allein den Ansatz finde ich schon sogar. 15 Minuten Live-Musik. Ja, also 30 Minuten Bühnenprogramm kann auch alles sein. Dann kommt nochmal ein Flashmob. Ja, dann kommt nochmal und dann kommt um 17.30 Uhr eine Tombola. Wir reden jetzt wohlgemerkt von 500 Intervilletents, die da gerechnet wurden und 17.45 ist Verabschiedung. Also eine Viertelstunde sind die Preise da mal locker verteilt. Ja, du brauchst 3 Hauptgewinne. Man muss aber dazu sagen, es gibt zusätzlich noch die Kutschfahrt, Sackhüpfen, Bungee-Schramm. Das kapiere ich auch nicht. Bungee-Springen, Klammer, Trampolin. Das ist falsch rum, Bungee-Springen. Wahrscheinlich wird es am Trampolin festgebunden, da oben geschossen. Keine Ahnung. Ja, oder du springst von oben mit dem Bungee und landest mit dem Kopf auf dem Trampolin, wirst zurück katapultiert, dass du wieder oben bist. XXL-Memory ist mir jetzt auch, ich vermute, das sind so große Karten dann, oder XXL-Puzzle, das kenne ich, das ist so Krümel und so weiter. Viele kleine Kinderaktivitäten, XXL-Puzzle, Shops und Stände. Achso, die roten stehen noch nicht fest. Deswegen Kisten stapeln und Bungee-Springen stehen noch nicht fest. Also es wird durchaus was geboten, das ist überhaupt keine Frage. Also, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das, ich will nicht mal, ob das ein schlechtes Event, um Gottes Willen. Ich weiß nur nicht, wenn du auf so einem Event, das so groß geplant ist, mit, ich sag mal, 100 Willetens hast, da kommst du dir doch, das ist doch so ein bisschen, da fehlen so diese Büsche, die im Western so durch die Stadt rollen, weißt du? Wenn so eine verlassene Westernstadt irgendwo ist. Also ich stell's mir schwierig vor. Eigentlich wird es aber von relativ vielen getragen. Die Volksbank ist dabei, die sind ja immer so kleine Goldsäckel da unten. Die Touristikgemeinschaft und die RWE. Da musst du übrigens wieder auf die einzelnen... Schmelli ist Spartpartner. Da musst, bei Sponsoren. Ach so, Sponsor bist du jetzt. Jetzt kommt, natürlich, dann gibt es wieder viele Bilder. Reisling-Slockpicking-Workshop. Also, sorry, aber das ist alles. Sag mal, mit Tracking-Code. Also, wenn ihr mal irgendwas tracken wollt, GTW050. Ja, Shops sind ein paar da. Proxy, kannte ich jetzt gar nicht. Der Gründel, Geoversand und die Coinschmiede. Aus dem Münsterland. Ja. Also wie gesagt, das ist wirklich, ich halte davon gar nichts, weil ich das Gefühl habe, ihr trefft zwei Sachen zusammen. Ihr ist ein kleiner Junge, der möchte auch mal vorne stehen, was ich in dem Alter sogar völlig nachvollziehen kann. Und eine Touristiker, die sich wünscht, dass ihre Stadthalle mal gefüllt ist. Mit Geocachen hat das Ganze gar nichts zu tun. Und in einem schönen Ort, das muss man jetzt mal sagen. Das sieht ja wirklich nicht schlecht aus, ja? Echt? Ja, die Burg und so weiter. Also guck mal, die Bilder im Sommer, kann ich mir das vorstellen. Ja. Ist leider nur April. Ja, also das denke ich auch. Es gibt auch eine Stadtbesichtigung dabei. Also doch mal, wer zu sowas Bock hat, gar keine Frage. Ich frage mich halt, hat das was mit Cachen zu tun und muss man so großkotzig auftreten? Oder hätte man nicht sagen können, wir probieren mal ein großes Event zu machen, aber wir gehen mal bescheiden los und sagen 100 Villetens und wenn mehr werden, freuen wir uns und vielleicht wird es auch mega. Ich glaube, über den Weg hätte das besser funktioniert. Ja, da wird uns jetzt vorgehalten werden, dass es ja jetzt genau dieser Weg ist. Ist es ja nicht. Die sind ja auf. Es war ja vor kurzem erst wieder auf Facebook der Auftritt, wir eröffnen jetzt mal die Saison der großen Events. Ja. Ja, sorry, das ist alles. Ja, das ist aber so, wenn kein Schwein kommt, dann musst du schon ein bisschen trommeln. Es ist leider so. Ja, aber das ist einfach zu viel des Guten. Aber Büren hat auch eine aktive Geocaching-Community. Ihr seht das an den Erkennzahlen und dann wird das da sicherlich auch passen. Auch das Drumherum. Erst hörte ich so aus der, mal grob gesagt, aus der Paderborner Ecke eher nicht so Positives. Dann haben sie sich wohl mal nach Paderborn begeben, um mit denen zu sprechen. Plötzlich lese ich da sehr Positives. Ja, sorry, aber da sind wir wieder beim Journalismus, den es beim Cacher-Medien nicht gibt. Wie gesagt, guckt euch das an. Ich glaube im Leben nicht, dass das jemals mega wird, aber ich glaube schon, dass die Stadt und die Umgebung das sich durchaus anbietet, wenn man da in der Nähe wohnt, für einen Tag mal hinzufahren. Naja, auf jeden Fall haben sie jetzt was erreicht. 0815 Event hat genügend mediale Aufmerksamkeit, als auch von uns. Ja. Also denkt auch dran, auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Es hilft dem Event weiter. Eben. Ja. So, und sie haben auch immerhin schon neun Geocaches und den Final Cache in drumherum gelegt. Ach ja, da gibt es auch irgendwie an dem Tag des Events, gibt es glaube ich noch eine Runde, die man machen kann und dann gibt es auch erst den Final. Lest euch das alles auf der Homepage durch. Die haben da wirklich viel Arbeit rein, aber ich weiß gar nicht, ob sie viel Arbeit rein. Auf jeden Fall, sie haben da eine Menge gemacht, man kann da einen Tag mit Sicherheit verbringen. Ob man solche Events nun mag, das steht mal auf einem anderen Blatt und ob die es mega wird, das ist noch mehr als zu bezweifeln. Also... Dann haben wir noch kurzfristig reingekriegt, ich habe das Event jetzt gar nicht hier, aber da wurde das Event zugemacht, weil es voll war. Also disabled sozusagen. Ja. Das war begrenzt ein Dönerstag ist das. Genau. Und zwar der Dönerstag in Bremerhaven. Von wem ist denn das? Ja, ich. Graf Zahl? Ja, wahrscheinlich nicht. Warte, ich muss jetzt hier. Ich bin ja nicht vorbereitet. Du springst mir auch heute irgendwie so. Nee, das ist Reihenfolge. Schnuckel, ich halte mich immer an die Reihenfolge. Durch. Ja, es kommt auch der Asperger wieder durch. Ich öle den Strapon. Da ist er doch schon. Guck mal, Interceptor hat den schon lange, bis du so weit bist. Da. Wie kann er das denn haben? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das ist doch komisch. Sitzt der hier irgendwo hinter den Stühlen? Ja, okay. Naja, auf jeden Fall haben sie das Event zu. Also, das war praktisch limitiert auf, weiß ich nicht, 40 Leute. Und dann, als die erreicht waren, haben sie es zugemacht und disabled und das ist wohl so ein bisschen aufgefallen. Das haben wir so als Tipp bekommen. Für mich war das jetzt eigentlich, also das kenne ich schon, das ist für mich das ist nichts Neues. Ja, für mich jetzt auch nicht. Ich würde es tatsächlich auch so machen, weil du kannst mit so einer Warteliste oder mit so einem Listing, du kriegst die Leute nicht mehr dazu, dass sie das Listing lesen. Die hauen sich dann rein. Genau. Also ich will das mal so sagen. Wir haben das auch gerne aufgenommen, den Tipp. Mhm. Ich weiß gar nicht, von wem er kam. War das hier von? Ja. Ne, dürfen wir es nennen? Ja, ist übrigens von Kraftzahl übrigens. Ach, siehst du. Das Event ist von Kraftzahl. Von wem der Tipp auch immer kam. Ich weiß immer, ich bin da vorsichtig mit nennen, wenn ich das nicht genau weiß, ob diejenigen das wollen. Auf jeden Fall, ja, das kenne ich als durchaus üblich. Und ich finde es eigentlich sogar, also ich hätte es auf jeden Fall mit aufgenommen, weil ich würde es sogar als Tipp rausgeben wollen, das so zu machen. Denn damit habt ihr einfach den Effekt, ich sag mal, ihr nehmt noch 5 bis 10 auf die Warteliste. und dann disabled ihr das und dann habt ihr nicht das Problem, dass es so völlig überlaufen wird. Also ich finde das eine gute Idee. Zumal ja Groundspeak das auch sehr toll gemacht hat. Mit dem Dönerstag-Souvenir hat es ja auch dafür gesorgt, dass ja jetzt nochmal die Leute da überhin rennen. Ja, jetzt wird jedes... Da hatte ich mit Martin so eine lustige Diskussion. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, und auch, um auch Mönk damit zu würdigen. Wieso, der ist doch nicht und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, das wäre aber cool gewesen, wenn sie ihm irgendwie eine PM geschenkt hätten oder so, irgendwie genannt hätten. Ja, haben sie vielleicht, oder habe ich ihn mal angeschrieben. Der hat natürlich nichts davon gewusst. Ich meine, es ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber hätte man ja auch mal machen können. Ich meine, sie picken sich jetzt irgendeine Eventreihe raus, die seit Jahren in Deutschland existiert. Ob die nun toll ist oder nicht so toll, muss jeder sein. Aber sie existiert auf jeden Fall schon seit Jahren. Ich sag das mal vorsichtig so gerade bei Freund Mönk. Ne? Er hat auch über Jahre dafür gesorgt, dass das jeder weiß. Also da ist das auch nicht mehr nötig, noch viel zu tun. Das hat er schon. Da hat er nicht vergessen, auf jedes Mal drauf rumzureiten, dass er das auch erfunden hat. Also, ich wusste nicht, es nicht. Oft, ich weiß gar nicht, wie oft ich das im Grünen Forum gelesen habe. Also das hat er nie vergessen zu erwähnen. Es sei mir auch gegönnt, er hat es ja getan. Also. Ja, okay, so. Aber finde ich auch seltsam, das Verhalten von Groundspeak da. Entweder ignorieren sie es oder wenn sie es so machen, dann... Ja, ich meine, sie schreiben einen Blog-Eintrag darüber zur Ankündigung des Souvenirs. Finde ich auch, also ein bisschen unglücklich. Und vor allen Dingen, kein Schwein hat was davon. Also ich meine, wen im Ausland interessiert das? Oh, guck mal, hier steht auf der Karte, wird es grau gezeigt, obwohl man zum Beispiel die Chance als Nachricht hält. Das sagt der Chat gerade zu dem Event. Ja, man muss es ja auch nicht dicht machen, wenn man 30 Leute hat und beim 31. macht man zu, sondern man wartet, bis man 40 hat, und 10 Nachrücker ist eher unwahrscheinlich. Ja, jetzt zu Kruse 1000 nochmal, Griso. Natürlich sind das zwei Extreme. Also ich kann die Leute auch nicht verstehen, die kein Souvenir haben wollen. Den Teil verstehen noch weniger. Weil dann gehst du nicht zum Event hin, dann hast du auch kein Souvenir. Ja? Ich verstehe den Ansatz schon nicht. Ich gehe da einfach hin und ignoriere das Souvenir. Scheiß doch drauf. Ja, wenn du jetzt immer seit Jahren deine kleine Dönerbude mit 5 People da um die Ecke hast, ja, und jetzt macht Groundspeak ein Souvenir, jetzt hast du plötzlich die Probleme, dass du die Events zumachen musst, weil überlaufen werden. Ja. Weil jetzt kommt Hinz und Kunst, den du gar nicht da haben möchtest. Ja, klar. So, und wobei ich nicht weiß, ob das dieses Jahr immer noch so schlimm sein wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, oder es gibt noch mehrere Events, aber das wäre... Oh, das gibt... Also hör auf, ich habe heute schon so eine Liste gesehen. Weißt du, du musst dich plötzlich beeilen, bei deiner Dönerbude das Event zu machen. Du wirst zugeschissen mit Events dieses Jahr. Ich habe die Befürchtung, dass die alle nur 10 Besucher haben, weil es nicht mehr so viel Kescher gibt. Ja, aber... Warten wir es mal ab. Nehmen wir mal an, Gründonnerstag ist ja noch ein bisschen hin. Wann ist denn das überhaupt? Na, vor Karfreitag. Ja, super. Das ist ja genau das Datum. Jetzt weiß ich ja vollkommen Bescheid. Anfang April ist das. Zweite Aprilwoche, glaube ich. Okay. Und hast du noch ein bisschen hin? Sagst du, okay, jetzt. Ich muss jetzt gucken. In 2 Wochen will ich jetzt mal das Event einreichen. Jetzt bist du gezwungen, das Event schnell zu einzureichen, weil ja irgendjemand in deiner Umgebung da schon ein Event machen könnte in der Dönerbude. Guck dir mal an, wie viele Events jetzt aktuell gibt es da. 13. April übrigens. Ich weiß auch, warum uns das nicht interessiert. Weil wir am 14. nach London fliegen, da habe ich keine Lust, am 13. irgendwo noch hinzugehen. Um Döner zu essen, ja. Aber diese Events, von Event zu Event, das gab es vorher schon. Also ich war auch vor 2 Jahren also bei mir geht es entweder so ein bisschen vorbei, aber wenn da näher ein Event ist, gehe ich dann auch schon mal gern hin und hole mir mal einen Döner. Ist wahrscheinlich einmal im Jahr, wo ich einen Döner esse ich an so einem Event. Und auch da gab es schon Leute, die an diesem Tag sich eine Route gelegt haben und 5 Dönerstage besucht. Ja, das gibt es immer, die Extremen. Und ich frage mich, warum denn überhaupt? Ja, dann geht nicht hin und lockt die Scheiße. Aktuell 215 Events in Deutschland. Frankreich 25. Ja, kriegt Frankreich denn auch das Event? Das ist schön, dass er das mal ausgewertet hat. Das ist mal interessantes Aussehen, ne? Ja. Ja, aber klar, das ist einfach Deutschland. Nee, das ist auch so, Deutsche übertreiben alles. Ich kenne nichts, wo Deutsche nicht wirklich mit aller Gewalt versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, die Frage ist ja, Kriso, wenn es im Urlaubsort nichts gibt, gibt es denn da überhaupt Döner? Ja. Weil du kannst natürlich auch, was weiß ich, eine Eisdiele machen, aber es ist kein Döner. Allein kann ich per Videoschalte teilnehmen. Also erstmal hat es das auch schon gegeben auf jeden Fall. Davon ab, traurig genug. Aber da brauchst du nicht hin, da gibt es auch den Log-Service für. Ja, genau. So. So, was haben wir denn noch? Es wird heute echt ein kurzer Podcast. Unsere Liste ist fast zu Ende. Also wir sind bei 1 Stunde 28 und du redest von, heute wird es ein kurzer Podcast. Nee, nicht schlecht. Obwohl, jetzt kommt ja eigentlich das, was dauert. Vielleicht ziehen wir das andere noch kurz vor. Ja. Led Zeppelin, die geben jetzt aber auch wirklich alles. Da hörte ich ja auch schon die geilsten Gerüchte wieder, ne? Also, dass da die Mainzer Organisatoren auch bei diesem Led Zeppelin irgendwie mit drin sind in der Orga. Und den Mainzern wirft man ja mal vor, dass sie von dem Gewinn, den sie mit ihrem Event gemacht haben, noch alle nach Mallorca geflogen sind. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Habe ich auch überall noch aus verschiedenen Ecken gehört. Und dass sie das jetzt gerade wieder beim Project da unten auch versuchen. Ich weiß es nicht. Ich finde immer noch die ganze Aufregung um die Kohle echt Schwachsinn. Weil, sorry, wenn man auf so ein Project geht, dann sollte man sich langsam klar sein, dass man nicht auf ein Event geht, sondern auf eine Messe. Das ist einfach bei der Größe so. Und 15 Euro für eine Messe, wo ich so eine komische Werkshalle besichtigen kann, ob ich das nur will oder nicht, sei mal dahingestellt, drauf geschissen. Also wenn ich an Bodensee fahre, um auf ein Event zu gehen und mich dann ankacke wegen 15 Euro, ja, dann bleib doch zu Hause, fertig. Also das Problem, das geht echt an mir vorbei. Also das finde ich, auch an den Haaren herbeigezogen. Ich finde es mittlerweile ein bisschen langweilig, auch so von den Menüpunkten. Ich meine, die 81er Matrix, die hatten wir erstaunlicherweise in Mainz auch. Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist jetzt gerade neu dazugekommen. Sie haben jetzt die 81er Matrix für die Statistik geil noch aufgemacht. Aussehen wird das so, dass man über einen großen Platz läuft oder über eine große Strecke, und dann kann ich euch jetzt schon sagen, die T5er, die werden euch zugereicht, weil vor euch die Leute schon Schlange stehen, und dann habt ihr D5, T5 gemacht, ohne dass ihr überhaupt weder das Rätsel kennt, noch dass ihr auf dem Baum wart. So läuft das ab. Ja. Und dann habt ihr am Ende die 81er Matrix. Könnt ihr 10 Minuten ornanieren, und dann habt ihr 15 Euro für einmal ornanieren, ist auch ein guter Preis. Du mit deinem Ornanieren? Ja, das brauchen wir ein paar Tempotaschen. Ja, aber das muss doch der Anreiz sein. Also Geld gibt's nicht. Kann ja nur irgendwas Sexuelles sein. Also ornanieren ist schon angesagt. Meine Hoffnung ist ja so, dass diese Statistik sich so ein bisschen austreibt. Ja, ja, hat und, sie schon, finde ich. Und ja, genau. Und ich habe so das Gefühl, es ist bei manchen Event-Ownern immer noch nicht angekommen. Aber du kannst halt die. Gut, wir können ja jetzt lästern, wir haben ja auch nichts hingekriegt, aber ist halt auch schwierig, da die irgendwelche supergeilen Ideen einfallen zu lassen. Ja, und greifst du natürlich auf. Ich kann ja auch seine Säuernis verstehen. Da haben sie gedacht, jetzt ist ihnen mit dieser Dose so richtig was Geiles eingefallen, und alles macht sich lustig rüber. Kann ich sogar verstehen, dass sie da ein bisschen sauer sind. Ja, aber um ehrlich zu sein, alles, du weißt ja, sprengende Mehrheit, ne? Also ja, die Mehrheit kriegt es gar nicht mit. Die interessiert diese Dose auch nicht. Aber du sitzt ja, du musst ja mal, stell dir mal eine Situation vor, du sitzt mit 5 Leuten als Orga da, und aus irgendwelchen Gründen finden die diese Dose toll. Für die ist das ist so wieder diese Filterbubble. Und sie glauben, was eine geile Idee, dass wir das hingekriegt haben. Da kommen die Leute ohne Ende, und dann veröffentlichst du das, und dann lacht sich alles tot. Ist schon scheiße. Ich kann das schon nachvollziehen, echt. Ruhm und Ehre. Aber weißt du, was ich mal bei dieser Dose organisieren würde, dass du so eine Putzfrau organisiert, die mit so einem Ding da einfach so durchläuft und an dieser Dose dann einfach Halter, Dose rein, wegschmeißen, weiterfahren. Das wäre doch also mal ein geiler Gag. Ich weiß auch nicht, was die mit dieser Dose wollen. Ja, es ist sehr seltsam. Aber wie gesagt, sollen sie machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die da unten, ich weiß es nicht. Wir reden, wie gesagt, wir sind keine Journalisten, und ich finde immer so geil diesen Vorwurf. Ja, dann wird da wild spekuliert. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Dafür machen wir doch den Podcast. Das ist doch eine einzige Spekulation, ist doch klar. Und ich habe das Gefühl, dass denen einfach das so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weißt du, dass die nicht genug Besucher zusammenkriegen, weil die Relatenzzahl für ein Projekt finde ich immer noch eher. Ich sag mal so, ich glaube, sie kriegen genügend Besucher hin, aber sie haben wesentlich mehr gerechnet. Das meine ich. Und das ist das Problem dabei. Und das ist schon eine Geldfrage dann ja auch. Also, und sie geben alles, das muss man hier lassen. Also die 81er Matrix, vor 2 Jahren wäre das noch der Hammer gewesen. Jetzt ist das, ich weiß nicht, ob die wirklich noch so viele Leute ziehen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Wisst ihr, was auf so einem Mega-Event zieht? Das ist so Podcaster bewerfen. Das heißt so, wir beide stehen nackt irgendwie so da und müssen dann mit so Torten beworfen werden. Würde ziehen. Also bis auf das Nackt, da habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob sowas nicht funktionieren würde. Das müssten allerdings schon wir machen, weil netter Podcast, den will ja keiner bewerfen, aber wenn wir beiden Arschlöcher da sitzen, ich glaube, da hätten wir ja schon 500 Leute, die nur kommen, um uns zu beschmeißen. Da müssen wir mal vorher mal die Torten kontrollieren, nicht, dass da einer einen Ziegelstein mit reinkackt. Genau. Also Büren, wenn ihr noch mega werden wollt, baut da mal was auf, wo wir uns raufsetzen müssen, und dann können sie uns damit belohnen bewerfen. Das wäre so geil. Wir sitzen da beide, weißt du, und die Torten, die werden dann auch noch irgendwie gesponsert, und Schmelly macht noch Fotos, weißt du, dann von dem tollen Event, Und das Mixi kommt dann an links so vorbeigelaufen mit seinem Gürtel. Boah, ey, das sowas zieht. Ich glaube, das könnte was werden, ja. Ja. Also da würden bestimmt einige kommen, um uns zu beschmeißen. Das kann ich mir gut vorstellen. Finde ich aber auch. Aber wenn die Orga mal als Erste wirft, wirkt auch komisch das. Ja. Also, ja. Alles Gute, Led Zeppelin, ihr rockt das. Wir hatten sowieso die Idee, nochmal drüber zu sprechen, wie wird eigentlich ein Event ein Erfolg? Ja, das sind wir mittendrin jetzt. Ne? Das fiel mir tatsächlich ein zu dem... Na? Ja, wie sag ich mal? Nee, nicht mal Büren. Mir fiel das auf, wir hatten unseren Wilseder Berg, ja, den ich persönlich als Riesenerfolg sehe, weil wir haben überhaupt exakt nichts gemacht, wir haben nichts angeboten, haben das auch klar formuliert, zu einer beschissenen Jahreszeit bei Glatteis und mindestens 5 Kilometer Laufweg. Also absurder ging es eigentlich gar nicht und das war mit, ich weiß gar nicht, wie viele Tents waren es denn? Jedenfalls viel mehr, als wir gerechnet hätten und darauf durften eigentlich. Also 50, 60 Tents. Wieso? Es waren 40 Personen gleichzeitig anwesend. Ja, du musst es schon so sagen. Wie immer man das formuliert. 40 oder? Personen. Ich sage ja, die ist im Reich Büren, die hat. Wie immer man das formuliert. Aber es waren ja, ich fand es wirklich ein Riesenerfolg. Hätte ich nie geglaubt, dass so viele kommen. Dann kam der Brocken, wo du echt, also wir sind ja auch hoch, das ist schon eine echt harte Nummer. Also eine kam da an, also kein Witz, der fehlte einen halben Zentimeter Nase, so hat die sich auf die Fresse gelegt. Da waren einige ganz schön fertig da oben. Du musst ja mindestens, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, das sind viele Kilometer da hoch. 1000. Nee, es ist wirklich, es ist eine lange Strecke, es ist eine Scheißstrecke und du läufst auch noch im Dunkeln da hoch. Das fand ich schon derbe. Und es war ein Riesenerfolg. Und dann kommt diese 3-Gipfel-Tour und ich dachte, boah, geile Idee, jetzt das so zusammenzufassen und in Hannover als Gag auch nochmal auf so einen Hügel zu steigen, was ja vergleichbar Wilseder Berg so ein bisschen war. Und wir sind da mit 20 Leuten. Das habe ich nicht. Und wir haben ja auch Werbung dafür gemacht. Ja, darf ich mal meine Theorie äußern dazu? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen mega und normalen Events. Ne? Das sowieso, zum einen. Wir reden jetzt erstmal über normalen Events. Und ich habe mich mit dem Himberger auch mal drüber auf unserem Weg vom hohen, wie hieß denn der Berg da eigentlich? In Hannover? Ja. Ich fand nur den Mont Müllo so geil. Wie hieß dieser Kackberg da, dieser Hügel? Also alle, die die letzten Folge noch nicht gehört haben, überlegt euch mal, wie abgewichst und geil man sein muss, Müllberg offiziell Mont Müllo zu nennen. Ach, Kronsberg, da steht Kronsberg, auch. Genau. Das Ding sieht aus, als hätte einer auf eine ebene Fläche einen Ködel gesetzt. Ehrlich. Ja. So ein aber kleiner Pickel mitten auf nix. Aber so ein langgezogener so ein bisschen, der dann, wo du mal ein bisschen wackeln musst, damit er abfällt. Weil das hat so eine ganz, also in der Mitte viel, aber hat so eine lang geflingelt. So absurd künstlich. Den Ködel. So, um das mal zu beschreiben. Und da haben wir uns auch informiert, sind mal so ein bisschen drüber gegangen. Also es gab mal hier dieses Paddel-Event. Und da ist es mir schon bewusst geworden. Ich bin nicht mitgepaddelt. Also hier. Welches Paddel? Hier gab es so ein Paddel-Event. Irgendwie war das hier von Maurer und Halfer. Ach so, aber nicht auf Alster jetzt mal. Nee. Okay. Hier irgendwie so, da könnte man so Kanus leihen, fährt man so runter. Ja. Und am Ende haben sie sich nochmal hingestellt hat man so gegrillt. Und ich glaube, die meisten haben so Bock, so Grill und Chill, weißt du, einfach so entspanntes. Die haben keinen Bock auf diese ganzen Matrix. Bei den Kleinen meinst du jetzt? Bei den Kleinen, jetzt mal. Okay. Die haben keinen Bock auf diese Matrix-Kasper, auf diese nerdigen Nerds. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie Nerds, aber die du bei so einem Event nicht haben willst. Du bist einfach so wie so eine Familienfeier, weißt du, du möchtest dich einfach irgendwo hinsetzen, da möchtest du eine gewisse Weile Spaß haben, ein bisschen reden, ja, Grill und Chill, wie ich immer aber sage. Aber dann hätte doch Kronsberg besser besucht sein müssen. Ja, 10.30 Uhr Hannover, da ist ja auch nicht Grillen und Chillen, aber ich glaube, das ist so das Ding, weißt du, so 5-Minuten-Events oder 10 Pinkel, da kommt auch irgendwie so ein Hardcore. Wenn ich mir an dieses Pinkelpause-Event denke, wie wir da auf diesem Parkplatz, auf diesem versifften Parkplatz gefahren sind. Ich meine, der Ona hat sich die Mühe gemacht, hat das ein bisschen witzig genommen, hat so einen Kindersitz ja als Logbuch gemacht. Ja. Brauchst du ja heute keine Logbuch. Aber ganz ehrlich, das war das einzige Geniale daran. Ansonsten war das einfach ein Parkplatz. Ja, und so wird es auf einer Dönerbude oder an einem Currywurststand oder ich winke vom Bahnsteig, das interessiert doch keinen. Weißt du, ich möchte, wenn ich auf so eine Feier gehe, dann muss die mir nichts Herausragendes bieten, aber die muss irgendwie so smooth sein. Ja, aber dann verstehe ich trotzdem nicht den Unterschied Wilseder Berg und dieses den Kreuzberg. Also ging an mir vorbei. Also ich würde ja jetzt gern sagen, das lag an uns, aber also das ist ja Quatsch, weil wir waren auch auf beiden. Also das wäre jetzt auch nicht der Auslöser gewesen. Ja, dann glaube ich, ist es auch noch viel Zeitpunkt. Ja, das eine war halt Vormittag. Ich glaube, das war an einem Samstag. Ja. Ich glaube, du hast an einem freien Tag nachmittags oder an einem Samstag nachmittags einfach mehr Besucher. Und das Wetter war auch, na gut, das Wetter war bei uns auch scheiße. Ja, naja, aber vielleicht war es beim Wilsederberg sogar so scheiße, dass es schon wieder eine Herausforderung war. Weißt du, das, da wusste man, es ist Januar, eiskalt. Kreuzberg war jetzt schon wieder eher so, war einfach nur nass. Oder um es wie Herr Michel zu sagen, Termin war kacke. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber da ist mir echt so aufgefallen, dass ich, wir hatten ja viel zu viele Pins, auch wenn die alle weggegangen sind, aber ich hätte 60 Pins dafür besorgt. Für hatten Leute waren ja gleich da. Also das war wirklich, also ich krieg's nicht zu packen, dass ich jetzt zum Beispiel vorher einschätzen könnte beim Event, wird das groß oder wird das, kommt da gar keiner raus? Ich weiß, finde das ganz schwierig. Ich glaube, wenn du nicht der letzte Vollpfosten bist und nicht in der letzten Location gibst, und es gibt leider Events, die sind in Gaststätten, da gehst du als normaler Mensch nicht rein, da gehst du nämlich dran vorbei, dann wirst du so ein Event hier in der Gegend immer auf 40 bis 50 bringen. So, und da musst du es auch tatsächlich dann auch zumachen. Ja, ja, vielleicht ist Hannover dafür tatsächlich zu weit draußen. Ich meine, das gleiche Beispiel ist im Prinzip Büren. Ich habe mir das jetzt genauer angeguckt, bis mir dann auffiel, okay, der Junge hat schon mal so Events versucht, die dann abgesagt wurden und hast nicht gesehen. Aber wenn du jetzt so ganz objektiv erstmal rangehst und du guckst, so drüber fliegst, so ist das was für mich, da hätte ich zum Beispiel auch gedacht, dass auch wenn das merkwürdig ist, nachdem sie diese Wix-Seite dicht gemacht haben, das umbenannt haben und alles so ein bisschen glatt gezogen haben, auch wenn es immer noch nicht so ganz glatt ist, hätte ich viel mehr Zulauf erwartet, weil erstmal ganz objektiv bieten sie ja was. Es ist eine Halle, du bist also auf jeden Fall im Trockenen, du hast so Paddling-Weitwurf, auch wenn das alles langweilig ist, aber sie bieten schon was. Also es gibt so ein gewisses Drumherum. Ja. Sie haben alles für mega vorbereitet eigentlich. Na gut, ich glaube, was deren Hauptproblem ist, ist dieses viel zu kurzfristige. Die Leute haben einfach keine 3 Tage am Stück immer mal so übrig. Nee, ich glaube, das Hauptproblem bei denen ist der fehlende Trust. Also wenn du mit einer Wix-Seite anfängst, ne, ja, das Google, war wirklich Treffer, dann kannst du natürlich, kannst natürlich die über in Facebook alles so weiter drüber unterhalten und es denen nie sagen. Wir haben es ja immerhin über einen Podcast, hoffentlich haben sie es ja dann vielleicht irgendeiner nochmal mitgekriegt. Und du hast einfach jetzt, dir fehlt so ein bisschen Vertrauen, dass das gut wird. Und deswegen sagst du, opfere ich meine Zeit nicht. Du meinst, dass sie es jetzt praktisch am Anfang verspielt haben, ne? Genau. Und jetzt haben sie Mühe, das wieder rumzureisen. Ich glaube, das kann gut werden, aber es ist jetzt auch nicht. Also, weißt du, und dann fehlt ihnen auch immer dieses Quäntchen, ne? Weißt du, ich meine, man kann da augenzwinkernd rangehen und sagen, wir starten das Event, jetzt die Eventsaison, ja, oder man kann das auch mit Anfang mit Neger nennen, aber das hat man da ja nicht. Man hat ja immer das Gefühl, gerade am Anfang, dass sie es sehr ernst meinten mit Mega. Ja, das meinen sie jetzt, auch immer noch. Und jetzt legen sie es jetzt nochmal nach. Du hast also das Gefühl, die sehen es nicht mit Augenzwinkern, sondern meinen das ernst. Und dann haben sie sich so ein bisschen Vertrauen und jetzt haben sie verspielt, jetzt haben sie Probleme, dass das voll wird. Wobei, was hat man jetzt, 62 oder so, Attends? Ja. 62 Team-Account. Ja, 56. 56 mal 1,5 sollst du ja rechnen ungefähr. Also Willetens, wie viele jetzt wirklich davon gebucht haben. Du musst ja auch noch 5 Euro bezahlen. Also, ja. Das und kommt nochmal dazu. Natürlich ist ein Event, was erstmal kostenlos ist, zieht die Leute mehr an als ein Event, was vielleicht Vertrauensvorschuss verspielt hat und 5 Euro hat. So sehe ich das. Jetzt sagen ja auch, der mediale Staat ist in die Hose gegangen und jetzt lachen alle. Das glaube ich gar nicht. Natürlich haben wir da auch einen gewissen Einfluss, das ist gar keine Frage, oder auch die anderen Blogs und so. Aber es gab auch Blogs, die da positiv drüber berichtet haben. Ich glaube, da überschätzen wir auch schnell mal unseren eigenen Einfluss. Also so groß ist diese ganze Hörerschaft nicht. Nee, ich glaube. Ja, genau, so groß ist es, also vor allen Dingen müsst ihr ja sehen, also groß ist es schon, ich glaube, wir haben genügend Hörer und Downloads, allerdings sind die natürlich auch deutschlandweit verteilt. Ja. Aus Bayern oder aus hier aus dem Norden, da fährt halt keiner dahin, da musst du schon irgendwo in der Nähe sein. Ja? Naja, oder du fährst tatsächlich hin, weil es mega ist, was ja auch viele machen, nur die haben jetzt natürlich auch viele tatsächlich den Vertrauen verloren, sich da einzumieten und dann macht der das Ding dicht eine Woche vorher, weil ich den nicht genug angemeldet habe oder das wird nichts, weil es zu wenig sind oder. Also es ist ja ein gewisses Risiko. Du fährst ja eigentlich auf dem Mega, wenn du weiter weg bist und verbringst ein Wochenende in der Stadt. Ja. Und bis jetzt, also für mich, also dieser Film ist ja ein Witz. Für mich haben sie es nicht gut rübergebracht, warum soll ich mir diese Stadt angucken? Also jetzt sind wir bei Thema Mega, da ist es ja so, jetzt rede ich mal von uns, dass wir da hinfahren, weil wir zum einen die Stadt oder die Umgebung kennenlernen wollen. Das ist für mich fast der Hauptpunkt. Und dann erwarte ich bei sowas halt einfach auch Professionalität. Also ich erwarte, ich bin kein Mensch, der sich dann die ganze Zeit auf diesem Mega-Event aufhält, aber was da ist, das soll professionell sein. Ich erwarte einfach, dass das mit dem Einlass funktioniert, dass ich meine Getränke bekomme und nicht irgendwo gespart wird oder so. Ist mir in Melsung schon am Anfang so ein bisschen, wenn du es so sagst, da will ich hin, Ton weg? Nee, das kann nicht sein. Sagt mal, ob der Ton wirklich weg ist, ich kann das gar nicht glauben. Ihr zeigt da alles an. Naja. Nee, ist nur bei ihm. Meldung auch da. Irgendwas war mit der Zahlung nicht so ganz klar. Dann rief mich auch noch einer an, weil ich noch nicht überwiesen hatte. Wollte ich eigentlich nächstes Tag erst machen. Fand ich auch so ein bisschen. Geld ja. Überhaupt nicht Schlimmes, um Gottes Willen. Und ich kenne ja großen Teil der Orga da auch und so. Das finde ich auch alle nett. Aber das ist auch was, wo ich selber merke, das stört mich dann. Also das nehme ich die nicht übel oder so, aber es ist so auch, wo ich denke, das mag ich nicht. Wenn Event Geld nimmt, dann möchte ich aber auch, dass die wirtschaftliche Seite sehr professionell abgehandelt wird. Ja, ich möchte mich damit nicht belasten. Ich möchte zwei Dinge. Die Zahlung muss reibungslos nach meinen Standards erfolgen. Und das Event muss natürlich auch stattfinden, ganz klar. Ja. Und ich glaube, da hat sich in der Geocaching-Szene das auch ein bisschen verändert. Mittlerweile gibt es ja so viele Events, dass du dir das dann schon rauspickst. Also du bist, klar gibt es diese Hardcore-Freaks, aber die Hardcore-Freaks gibt es in jedem Hobby. Ja, aber die gehen sowieso auf jedes Event. Ja, da kannst du lächeln und winken, sage ich dann immer. Irgendeinen Sinn werden sie daran sehen. Ja, aber die Mehrzahl möchte da halt einfach einen schönen Tag drum haben. Und ich glaube auch, die Herausforderung für jeden Eventveranstalter ist, dass auch künftig sowas erwartet wird. Ja, das so. Das fängt im kleinen Event an, dass ich natürlich rechtzeitig bedient, wenn ich an der Gaststätte bin, dass ich rechtzeitig bedient haben möchte, dass das Sortiment da ist und ich nicht Stunde 20 auf mein Essen warte, wie schon mal, und dann beim Bezahlen an der Schlange stehe, sondern dass es die Gaststätte auch wuppt. Und beim großen Event mit allem anderen. Parkplatz muss vorhanden sein, Einweiser muss vorhanden sein, das erwarte ich einfach. Weil ich das von jeder anderen, wenn ich mal auf ein Music-Event gehe oder Music-Event, also auf ein Festival gehe oder was weiß ich, irgendwie eine Ausstellung, da habe ich es halt einfach auch. Und die Erwartung oder die Erwartungshaltung an die Event-Owner steigt. Ich glaube auch immer noch, machen wir mich auch widerlegen, aber ich glaube immer noch auch, dass tatsächlich da Hamburg viel kaputt gemacht hat. Ganz klar, weil du da einfach, das war das erste große Event, wo die Leute teilweise schon Hotels in Hamburg gebucht haben und das dann überhaupt nicht stattfand. Ohne Rückmeldung, ohne alle, also desaströses Benehmen auch noch der Orga. Ja, und das hat schon einiges kaputt gemacht, weil die Leute plötzlich, vorher hast du doch nie drüber nachgedacht, ob Mega nicht stattfindet. Das war einfach selbstverständlich, wenn Mega, dann findet das auch statt. Das war das erste, was so, ohne, das wird ja bis heute nicht abgesagt, das einfach so. Oh. Ja, da musst du einfach Eier haben, so wie damals Stuttgart. Da war kurze Ankündigung, wir machen das und dann abgesagt, weil es dann halt doch nicht geht. Ich glaube, dass auch wenn du jetzt in Hamburg nochmal ein Mega machst, dass es auch einen viel höheren Trust schaffen muss, um durchzukommen. Ja, weil es einfach belastet ist durch dieses alte Mega. Ja, ganz klar. Der hat da so viel kaputt gemacht, der Junge. Das ist ja das, was mich damals auch so gestört hat. Nicht mal, dass es nicht stattfindet, sondern einfach wie ein echt so ein Elefant mit dem Arsch alles eingerissen hat. Unfassbar. Ja, und dann gibt's und dann hatten wir ja noch Starte, das war auch nicht. Also ich erwarte einfach auch von Event-Orga Professionalität. Starte war ja professionell, Starte wirkte halt seltsam, weil alles in der Stadt verteilt war und irgendwie die Orga-Zentrale wirkte wie so ein verlassenes Mondlandschaft da. Ja, genau, aber so umgehen mit anderen und so weiter, das muss halt auch professionell laufen. Ja, also was die sich da abgekniffen waren, natürlich schon. Die waren nicht jetzt nicht an einem Schild, aber ich möchte auf dem Event ja auch nicht erleben, dass sich Leute anschreien. Ja, wobei, also mal abgesehen von diesen beiden beknackten Weibern, die sich anschreien, insgesamt finde ich, haben sie es, was heißt sie, letztendlich hat die Festung das top organisiert und sie ja auch ihren Teil gut gemacht. Also das, ich glaube, organisatorisch war dieses Stader-Event sehr gut. Das Problem in Stade war einfach von vornherein, das habe ich aber auch von vornherein bemängelt, diese Aufteilung in die Burg, die 30 Kilometer von Stade wegliegt, und Stade selber, wo dann die andere Hälfte rumlief, dass du ja, du hast, da, jeden, den ich wirklich mal hinterfragt habe zu diesem Event, hat gesagt, na gut, wie ein Mega-Event fühlte sich das nie an. Nee, nee. Das weil du hast so nie mehr 10 Leute aufgesehen. So wie Böhren, das war auch, ja. Naja. Aber so ansonsten, ich glaube, die Orga war da sogar relativ, also der reine organisatorische Teil ist da relativ da, sehr gut abgelaufen. Und da muss man mal die Orga so von, ich schaff's nicht, ich habe einen Denkfehler, Sanden loben. Dies ist durchaus sehr professionell. Ich meine, ich muss da nicht mehr hin, ich kenne jetzt die Gegend. Ja, das geht war mir zweimal auch so. Da. Geht mir auch so, ja. Aber professionell war das schon in jeder Hinsicht. Ja. Und natürlich der Megatipp, wie Kleider schon sagt, eine Tortenwand geht immer. Ich glaube auch. Also Tortenwand, da könnten wir richtig was, da könnten wir jedem Event mit auf die Beine helfen, das nicht so gut Besuch hat. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da reinsetzen möchte. Ganzen Tag. Ich finde ja, du machst das und ich kommentiere das sozusagen. Ich bin mir ja für jede Schandtat bereit. Ein Event haben wir noch. GC6Y5CQ, also nochmal, GC6Y5CQ, St. Patrick's Day, fand ich echt gut, ganz normales Eventlisting und so weiter, und dann kommt, unten drunter hat er dann geschrieben, das finde ich echt so cool, aufgrund der aktuellen Entwicklung in Bezug auf die scherzhafte Verwendung von Trackables werden keine angenommen. Weder Wagenräder, Waschmaschinen, Pfosten und Betonplatten mit DocTech, noch normale mit einem Ziel, das irgendwo in Mittelerde liegt. Kann ich den gut verstehen. Ich fand das schon immer hohl. Was meint er denn? Nicht angenommen? Achso, da gibt es keine Ablagemöglichkeit. Er nimmt die nicht. Er will die nicht haben. Und ich finde das richtig gut. Ich fand das stimmt. Also sorry, ich fand das auch immer nicht witzig. Bringen sie da irgendwas Riesiges, damit du das Jahr nirgendwo loslässt. Das war mal witzig, aber jetzt ist es nicht mehr witzig. Einmal. Ja, das Problem ist, du hast diesen Trackable an den Stuhl irgendwann mal gebunden. Ja. Jetzt reißt der halt. Also das fand ich immer so ein bisschen, kann man machen, muss man nicht. Naja, das ist, häufiger. Ach, da ist überhaupt, das haben wir ganz vergessen. Die Hüpfburg. Wollte ich gerade sagen, was natürlich jedes Event ganz nach vorne bringt, ist die Hüpfburg aus Bremerhaven. Und zwar nur die Hüpfburg aus Bremerhaven. Da hat nämlich das Maije in Saarland Scheiße gebaut. Ja. Haben eine Hüpfburg da abgebildet, aber es ist das nicht die Original. Ganz vergessen. 0815 IKEA Hüpfburg, die ihr da habt. Das ist Schrott. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich auf Pöhl war? Auf der Insel. Ja, du wolltest hin, aber da hattest du noch nicht. Ich war da sogar geocachen. Oh, da gibt's einen? Da gibt's mehrere. Ich sag mal so, das ist so die typische Urlaubs-Geocache-Geschichte. Du hast bei jedem, die Caches sind nicht unbedingt toll, aber bei jedem hast du immer so einen geilen Ausblick, so einen Hafenblick und so weiter. Also bist du schon im Urlaubsmodus. Es hat schon was. Das hört sich nicht schlecht. Ich kann aber einen nochmal empfehlen, weil der war. Pöhl, ist das nicht da diese. Ist das nicht da, wo das Betonschiff ist? Nee. Wie heißt denn das da? Rentina ist das doch, oder? Nee. Das Betonschiff Rentina. Ja, aber wie heißt, ist das da nicht Pöhl? Das ist doch im Osten, oder? Na gut, okay. Berlin ist auch im Osten, ne? Ja. Ich kann ja mal kurz gucken, aber das Betonschiff gibt es ja nicht mehr, oder? Ich teile mal sehr grob ein. Doch, du kommst nur nicht, du musst jetzt, glaube ich, von Rostock oder was mit dem Boot hinfahren. Also früher konntest du direkt hin, das ist vorbei. Rentin. Ja, aber da, wie heißt, aber ist das nicht auf der Insel Pöhl? Oder Halbinsel, ist das nicht eine Halbinsel? Ja, du bist eine Halbinsel, fährst ja rauf. Ja, dann ist das, dann ist doch da auch der, das Ding da. Jetzt muss ich mal gucken hier. Opel, was? Der Chat steht völlig neben sich da, da komme ich rein, Peter. Also das ist nicht bei dem Timmendorf, sondern beim anderen Timmendorf. Rettentin sehe ich jetzt hier. Nee, das ist doch vor Schwerin, oder? Nee, das ist oben an der See natürlich, ne? Das ist. Doch, das ist da. Rettentin ist da. Ja, dann ist das, wollte ich was sagen. Deswegen kenne ich das doch. Da sind wir, als wir das Betonschiff gemacht haben. Ach, schöner ja. Cache, kann ich nur empfehlen. Ich weiß, keine GC-Nummer, nichts mehr, aber vorbeigegangen. Okay. Geiler Cache. Naja, okay. Also, wenn ihr da mal rauffahrt auf der Insel, es hält sich auch in Grenzen. Dann macht ihr auch das Betonschiff. Ja, dafür macht ja jetzt keiner mehr. Ist ja kein Geocache mehr drauf. Doch, ich meine, du schon. Echt? Ja, du kannst nur nicht mehr, vorher konntest du im Prinzip mit einer Warthose zu Fuß rüberlaufen, was echt geil war und anstrengend war. Das ist wirklich cool gewesen. Und jetzt musst du mit dem Boot hin, weil die Anwohner das nicht mehr wollten. Weil da wieder welche es übertrieben haben. Die haben dann da unten gefeiert, Geocacher und hast es wie immer. Was willst du da auch noch zu sagen? Du nimmst das tatsächlich, es liegt noch da drin, ja. Interceptor AK Shownote-Hure. Das finde ich auch gut, die Bezeichnung, das muss ich bemerken. Also dieses Betonschiff, wenn ihr es mal haben möchtet, das ist die GC15D8C. Steht da auch, ja. Und die ist auch noch aktiv, natürlich, steht da. Ja, kann man noch mal hin. Kann man machen, muss man nicht machen. Also kann man mal machen. Kann man sich auch von seiner Seite anschauen. Wenn ihr auf Pöhl seid, ja, und mal einen schönen Cache machen wollt. Du hast sogar einen. Genau. GC2WH53. Einer unter 1000 von OJAVA 1113. Ich sag's ja immer, Nicknames mit Zahlen, ne? Trust no one. Ich muss mal erwähnen, weil jetzt gerade im Chat auch gerade steht, naja, wenn man den Leuten durch den Vorgarten rennt, oder durch diese Bootsrinne rennt. Ja, also erstens, warum soll man nicht durch diese Bootsrinne rennen? Da springt man rüber, da fahren wir ab, das funktioniert. Und durch den Vorgarten rennt man da nicht. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, das sind auch schon ziemlich verdüsterte, verklemmte Typen, die da wohnen. Und da gibt es einen Weg zwischen diesen Häusern durch, runter zum Strand, den wir damals auch gegangen sind. Und wir waren ruhig und haben einfach das Boot getragen. Wir hatten zwei oder drei Paddelboote mit. Da waren die Dosenfischer nämlich bei und irgendwer war noch mit, wir waren so mit 10 Leuten insgesamt. Und wir haben nicht ein einziges Grundstück oder irgendwas betreten. Gerade auf sowas achte ich immer sehr, weil ich Privatbesitz ist für mich immer echt heilig. Und die waren da sofort am Rumpumpen. Also das sind auch sehr verbissene Typen, die da wohnen. Ne? Aber man darf nicht mehr durch. Der Weg, den es da runter gab, ist gesperrt. Muss man jetzt akzeptieren. Ja, das ist da sowieso so. Also das ist jetzt alles Privatgrundstück. War es doch vorher, also es war vorher nur halt, es gab kein Schild, nichts und es sah auch aus, es war zwischen den Gärten, also beide Gärten waren abgezäunt und zwischen den Zaunen bist du durchgegangen, es war ein ganz normaler Fußweg darunter, den auch viele vor dir benutzt haben, das siehst du ja, weil es ausgetreten ist, also das war jetzt nicht irgendwie, nur haben sich da wohl echt ein paar daneben benommen mit Lautstärke und unten dann noch gegrillt. Fahne. Und ja, genau. Man kennt es. Ja, nee, also naja, war, egal. Also könnt ihr beide machen, der eine ist ein bisschen einfacher als der andere. Ist ganz, ganz nett. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein Tradi. Kann man mal schnell mitnehmen. Ach, Nizarentin war ich auch noch mal. Da habe ich mal einen runden Cache gemacht. Das heißt doch da alles. Nizarentin war geil. Da gab es so Caches, die waren im Moor. Ja. Und da waren überall so Moorbecken. Und die hatten unter Wasser irgendwo da in diesem Moorplörre so Streben drin, Holz. Und auf den musstest du laufen. Und da solltest du auch fleißig draufbleiben, sonst bist du ganz gut runtergegangen. Also das war echt geil. Da, auf der Kante oder so hießen die damals. Das war sehr schön. Da habe ich auch irgendwie einen Runden gemacht, 3000 oder so. Naja. Haben wir noch was? Das mit dem Hobby heute und früher, das müssen wir uns, glaube ich, fürs nächste Mal aufbewahren. Sonst wird es ein bisschen arg lang. Das denke ich auch. Kommentar fiel mir nur wieder auf. Also mal abgesehen davon, wer es geschrieben hat, aber habe ich hier nicht drin, schade, hat wohl einer, ja, hat gelockt mit so einem sehr langen Kommentar, kann man schon sagen, wo aber mehr oder weniger drin stand, hört mal, ich habe keinen Bock mehr vorschreiben zu lassen, wie ich kommentiere und bla, und ich schreibe das jetzt einfach mal so klar rein, wie es ist, mir doch völlig egal, was das für ein Cache ist, ich habe ihn gefunden, weißt du, so was viele denken, hat er einfach mal provozierend in das Log sozusagen geschrieben, und somit lockt er wohl immer. Und sofort sprangen sie wieder alle an. Was ein Arschloch, was ein Idiot. Wo ich so dachte, warum? Eigentlich finde ich es ganz witzig, dass er mal einfach offen und ehrlich schreibt, was er denkt. Nämlich, dass ihm völlig gleichgültig ist, was andere über seine Kommentare halten. Ich finde ja immer noch, dass man die abschaffen soll. Ja, das ist, ja genau. Man müsste einfach so eine Funktion haben, wo das dann einfach gelockt wird. Ja. Man muss es dazu sagen. Also ich meine, als Owner kannst du dich schon angegriffen fühlen, wenn einer so einen langen Logtext da reinmacht und dich versucht zu erziehen. Es gibt ja Owner, die dich erziehen, und das ist auch einfach ein Rundumschlag gegen alles. Ja. Aber genau dieses Breitreten in den Foren ist ja damit eigentlich das Falsche, so was gibt. Ja, genau, es provoziert. Er möchte ja, dass das so ist, und dann Naja, ich Leben und tue auch schwer, mich ihn zu beschimpfen. Das schreibt er auch nicht von sich aus beim ersten Mal, da bin ich mir sicher. Sondern da gab es ein Vorspiel. Oh, du bist, das wird schon ein Knöllchenhorst sein, der sowas schreibt. Also es gibt ja auch solche Leute. Ja? Nee, ich hatte eher das Gefühl, dass das einer war, dem die Idioten mal wieder richtig auf die Füße getreten haben. Weißt du, der gar nicht mal ein schlechtes Log geschrieben hat und wo dann wieder ein Owner kam. Hey, hätte aber länger, hätte aber kürzer. Es gibt da, du kannst doch schreiben, was du willst. Findet sich immer einer, der dir sagt, dein Blog ist scheiße. Ja, deswegen kann ich ja als Owner nur sagen, ignoriert das, was euch nicht gefällt, ignoriert. Genau. Und als Finder kann ich nur sagen, loggt so wie ihr wollt. Ja, sehe ich ganz genauso. Also lasst euch gar nicht drauf ein. Weil und dann kann ich nur empfehlen, wenn sich dann einer beschwert, ignoriert auch das. Da dann gegen anzudiskutieren, ist einfach verschwendete Lebenszeit. Schickt uns das und wir machen es super lustig, aber genau. Glaub mir, in Logs hat das nichts zu suchen, da braucht ihr nicht ausdiskutieren. Das ist einfach sinnlos. Ja, wer Cash sucht, die ihm nicht gefallen, das ist ja immer so eine Sache, an dem Owner die Schuld gibt. Es kann ja auch sein, dass du einen Geocache so gar nicht mal so, du hast ihn einfach drin, du suchst ihn und stellst dann vor Ort fest, dass es nicht das Richtige ist. Also das kommt ja gerade aus dem Chat, der Satz hier, ne? Also lesen wir mal ganz vor. Wer Caches sucht, die ihm nicht gefallen und dann dem Owner die Schuld dafür gibt, ist doch selber schuld. Also grundsätzlich, ich würde es so anders fassen, dem Owner überhaupt die Schuld zu geben, halte ich schon für falsch. Nicht nur, weil ich den suche oder nicht suche, sondern der Owner hat sich irgendwas gedacht. Selbst beim letzten Pissdreck-Scheiß-Cash-Filmdose-Klitschnass an der Leitplanke hat der Owner sich irgendwas gedacht. Ja, meistens denkt er nichts Böses. Ja, meistens denkt er sich, ich lege auch mal einen Cash. Ja, aber selbst dann, eigentlich wollte das gut machen. Den kann man scheiße finden. Man kann sogar schreiben, dass er scheiße ist, aber den Owner, den würde ich nie die Schuld geben oder auch den Owner an sich nicht beschimpfen, weil der hat einfach einen anderen Geschmack als ich. Naja, das Thema ist halt einfach. Ach, wir sind solche Weichgespülten in diesem Hobby geworden. Also, ja, sagen wir es mal so. Ich hab mal einen Cache gefunden, der bestand aus einem, wo Tempos drin sind. Also die Tempos alle rausnehmen aus dieser kleinen Einzelverpackung, dann Logbuch reinpacken und das dahin hängen. Ja? Ja. Davor war 3 Millionen mal TFTC und ich habe reingeschrieben, ist der letzte Scheiß-Cache. Informier dich, hol dir ein Paddling. Ja. Ja, das ist versifft, das ist nass. Fertig. So. Sowas kannst du bei sowas natürlich reinschreiben. Ja. Mir ist es nachher völlig egal, ob der Owner ein Herzkasper kriegt, ob der Cash weiter existiert oder ob er das so lässt, ist mir Wurst. Also das, weil als Cash geht der ja noch. Er erfüllt ja die Mindestbedingungen. Das Logbuch ist da und die Hülle ist da. Ja. So, wenn irgendwas von dem nicht ist, dann mache ich halt ein NM und ein NA, wenn irgendwas gar nicht stimmig ist. So. Aber mehr geht halt als Finder nicht. Also traurig ist immer schon, das kommt dann auch immer, loggen ist freiwillig, ich habe schon Caches gefunden, aber einfach nicht gelockt. Ja, dann habe ich den Scheiß wieder auf der Karte und muss das irgendwie extra verwalten, damit ich da nicht aus Versehen nach 2 Jahren wieder hinfahre, weil ich das gar nicht mehr finde. Weißt du, habe ich keinen Bock drauf. Was ich gelockt habe, ist weg. Der scheiße ich auf die Punkte. Nur in meine Ignore-Liste mache ich das nicht. Die habe ich einmal aus Versehen gelöscht. Das passiert mir nie wieder. Dann suche ich den ganzen Dreck nämlich aus Versehen nochmal, der da jahrelang vorher versauerte drauf. Das ist alles so. Weißt du, ich bin dann aber auch keiner, der das dann noch auf die. Du siehst es ja häufig bei solchen Dingern. Da geht plötzlich die Watchlist nach oben. Ja. Keiner schreibt was, alle warten drauf, hinten im WhatsApp und so weiter. Ja. Also wenn ich das Ding gelockt habe und das, dann bin ich auch weg von der Watchlist, dann können da Notes von irgendjemandem kommen, wie scheiße wir mich finden und so weiter. Ich krieg's gar nicht mit, ist mir auch Wurst. Ja. Ja, bringt auch nichts. Aber ich locke auch nicht jeden Cache so nach dem Motto, die Owner kotzen mich an hier mit ihren, was sie fordern an Zeichenanzahl. Ich locke so, wie ich bin, weil ich bin der coole Hecht. So locke ich natürlich auch nicht jeden Cache. Das provoziert natürlich dann auch. Genau, und das hatte ich so den Eindruck, war genau an diesem Thema. Ja, klar. Die haben sich dann gegenseitig hochgeschaukelt, ja. Und jetzt muss ich nochmal auf den einen Kommentar angehen. Ich kann J687 kann zu 99% vorhersagen, ob ihm der Cache gefällt. Und er hat keine Class-Google. Kann ich auch, aber ich habe manchmal so eine. Manchmal bist du in der. Mir echt voraus, ich kann das nicht mal bei 50%. Ja, also pass mal auf, wenn du, also sagen wir mal so, am Pisshäuschen für den schnellen Stopp zwischendurch, dann weiß ich, dass es mir. Null Favoriten, null gar nichts, alle Logs mit TFTC. Dann weiß ich, dass er mir wahrscheinlich nicht gefallen, also dass es ein 0815 Cash ist. Aber ja, ich kann in der Stimmung sein. Ich muss da vielleicht eine Pause machen. Wollte ich gerade eine mal, rauchen. Aber das ist genau das Problem, was du jetzt sagst, kann ich gut nachvollziehen. Ja, eine rauchen, sorry, eine rauchen, den Cash nehmen, der gefällt mir nicht, ist eine Filmdose. Ich unterschreibe mein Dings, habe aber in dieser Rauchpause jetzt nochmal einen Pfund, habe mich, stehe nicht blöd an meinem Auto rum, sondern bin da hingegangen, habe das Ding genommen, fühle mich gut, fertig. Ja, aber das sage ich ja gerade, deswegen kann ich eben nicht mal bei 50% das sagen. Ich weiß es nicht. Das ist immer das Gesamterlebnis. Wir hatten, hier haben wir einen, der wurde von allen verflucht, weil der auf einer Wiese lag. Der hat ernsthaft ein Mikro in eine Wiese mitten rein, also wirklich auf eine große Wiese, die war 3-4 Fußballplätze groß. Und in der Mitte im grünen Rasen hat er so ein grünes Ding, was du zum Shop kaufen kannst, einfach am Boden gedrückt. Also hohler ging es eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich ist es schon ganz cool. Aber es ist von hier 2-3 Kilometer und für mich war das, ich war da 5-mal für mehrere Stunden. Irgendwann hatte ich mich da so drin verbissen, dass ich es schwer gut fand. Der war einfach scheiße, weil wirklich ohne Hint, ohne alles. Trotzdem, für mich hatte der was. Das gesamte Erlebnis hatte der was. Er hat mich 3-4 Mal 2 Kilometer laufen lassen. Nö, war insgesamt gut. Deswegen nicht mal 50% kann ich vorher sagen, wie mir andere, die empfehlen mir, oh, das beste Beispiel ist mal diese Voss Margarine, wo ich immer noch sage, geil gebaut als Cash. Oh Gott, lass mich damit in Ruhe. Ich hänge vor allem, nee, ich darf nicht zu viel spoilern, aber ich hänge für alle ersichtlich irgendwo rum, alle gucken mich an da und unter Umständen hält die Polizei noch an, die sich auch schon totlacht, weil sie es kennt. Was soll ich an dem Cash gut finden? Die Bastelei ist eine ganz tolle Arbeit, aber als Cash, also wir müssen mal unterscheiden, Cash, Bastelei. Ja, ich glaube, das glaube ich auch. Also Bastelei ist die Voss-Margarine gut, ja, als war, Cash. Nicht gut, als der Beste. Ja, keine Frage. Als Geocache muss ich dazu sagen, dass ich glaube, dass es keinen Geocacher gibt, außer du hast vielleicht irgendwie ein soziales Problem, der das geil findet. Ja, angeblich finden sie es alle geil. Ja, weil das ist sowas. Du kriegst so einen Adrenalinschub. Ist ja ganz einfach. Der ihn noch nicht gemacht hat, ich kann nur sagen, mit dem Rücken dazustellen, dann ist es einfacher. So. Ja. Und einfach machen. Aber dieser Adrenalinschub, dass du das Ding hast und dann wieder zurücklegst und dann gehst, dann bist du ja völlig und denkst, wow. Und der lässt dich diesen Geocache gut bewerten. Aber das kurz davor, ich glaube auch, dass da eine hohe Anzahl von Leuten ist, die dann sagt, oh, ich gehe wieder, das mache ich nicht. Ich glaube, der Teil fehlt mir dann, weil ich war damit fertig, habe gedacht, nee, sorry, das ist, also ich, fantastisch, was er gebaut hat. Also wie nochmal, es geht nicht darum, jetzt den Cash schlecht zu machen, um Gottes Willen. Aber für meinen Geschmack, finde ich den, weiß ich, will ich nicht. Finde ich nicht gut. Aber das Interessante ist ja, was ich immer so geil finde, als Owner, also Mistvieh ist ja der Owner da, wenn du den mal warten musst, musst du die ganze Scheiße auch durchführen. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich bewundere ihn dafür, was er da gebaut hat. Ich bewundere ihn, wie er das gemacht hat, dass er das macht. Ja. Ich finde es gut, dass es den gibt, weil den einfach viele auch toll finden. Aber für mich persönlich, deswegen sage ich, kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Hat nichts für mich. Ein anderen gibt's, da hat sich die Hälfte drüber aufgeregt. Den fand ich wieder geil. Da musst du dir mitten in der Stadt ein Eis kaufen. Nee, du musst dir mitten in der Stadt, ist irgend so versteckt unten in so einem Graben ein bisschen drinne, meine ich, oder Treppe musste man da runter, weiß ich gar nicht mehr genau. War ein Westen. Und ein Schlüssel. Und dann musst du so ein Stück weitergehen. Ich kann auch nicht spoilern, weil ich gar nicht weiß, welcher das ist. Ein Stück weitergehen, musst du eine Leiter abholen. Ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr. Und dann musst du mit dieser Leiter mitten in der Stadt an einer richtig fett befahrenen Kreuzung oben auf eine Litfaßsäule rauf. Ach ja, ich weiß welchen. Ich fand den fand ich wieder geil, weil der so abgebrüht ist, ohne dass ich aber so auffalle. Bei Voss Margarine falle ich einfach auf, egal was ich mache. Selbst mit roter Weste. Aber da werde ich tatsächlich ignoriert. Da haben sich dann alle aufgeregt, dass oben angeblich die Litfaßsäule kaputt gemacht wird. Och mein Gott, Ja, aber pass auf, da gucken genauso viele wie bei Voss Margarine hin, glaube ich. Da musst du ja, aber das einfach sehen. Nee, das ist ein ganz großer Unterschied für mich. Bei Voss Margarine privates Eigentum, private Personen und ich hänge direkt vor ihnen rum. Scheiße. Der andere, anonymer Autofahrer, keine Privatperson stört das da, weil da wohnt keiner, da gibt es kein Haus in der Nähe. Nix. Ja, aber bei Voss-Margarine wär für mich das Problem, waren eigentlich die Autofahrer, bis ich gescheitert habe, wie ich es machen muss. Die stören mich überhaupt. Den privaten Typen, das wäre mir scheißegal. Da waren mehr als einmal die Polizei bei Voss-Margarine. Ich weiß das mittlerweile, aber die waren am Anfang auch, also da gab es auch durchaus Kescher, die da mit der Polizei erstmal eine Begegnung hatten. Ja, das hatte ich aber auch in Winsen. Generell liegt mir statt Cachen eh nicht so. Ich bin eher so der für die Nature und für deinen ersten Cache, den du erzählt hattest. Ich würde ihn wahrscheinlich wiederum geil finden, im ersten Augenblick vermutlich, weil wenn ich sehe eine riesen Wiese vor mir und die Koordinaten führen mich jetzt auf eine Wiese, würde ich auch denken, was hat denn der Owner jetzt gemacht? Ja. Weil normalerweise hängst du ja immer hinter einem Baum, Wurzel, genau, und so weiter und so fort. Genau. So, wenn ich dann aber das Ding nicht finde, dann verfluche ich innerlich natürlich den Owner. Ja. Aber ich würde ihm ja nie meine Schuld in einem Log spüren lassen. Sondern dann... Ich muss diesen Geocache nicht machen. Ich habe in meiner Umgebung so viele Geocaches, die ich nicht mache. Ja, ja, weil ich einfach weiß, das ist nichts für mich oder schon mal da war und gemerkt habe, ja, das ist gar nichts für mich. Bumm. Also ich glaube, liegt es hauptsächlich tatsächlich, wenn ich so, aber das ist nicht, das glaubt mir aber keiner, aber ich bin doch eher menschenscheu. Und bei Voss-Margarine zum Beispiel ist mir das zu dicht an Fenstern. Das will ich nicht. Dann labert mich wieder einer voll, was ich da mache und bla bla. Das andere da an der Kreuzung, da fragt dich keiner, da guckt auch kein Autofahrer, da achte wirklich mal drauf. Da, durch die Weste bist du sofort weg. Es gab hier in der Nähe auch noch so einen, da musst du, letztens habe ich das auch irgendwo, ich glaube sogar im Podcast irgendwo, da musst du, ist von Pipsi Mipsi, glaube ich, war der. Die fand ich so geil. Also beschreib mal nur den Rest, das ist zwar ein Spoiler, aber ich sage ja wieder nicht, welcher es ist, von daher ist nicht so schlimm. An der Straße sind noch diese roten Pfosten. Und die haben unten so einen Schlüssel, kannst du die umlegen. Genau, kenne ich. Davon stehen da oben 30, 40 Pfosten, du musst den suchen. Das fand ich so geil. Da wohnt ja überhaupt niemand. Das sind 3 Kilometer bis zum nächsten Haus. Das ist nur die Straße, die nicht sieht. Aber ich fand das so geil, dass du da 30 Pfosten umlegen musst, um zu gucken, wo der Cache drin ist. Das war eine geile Idee. Das hat mir gut gefallen. Deswegen sage ich, ich weiß vorher nie, ob mir der gefällt oder nicht. Das tue ich mich ganz schwer mit, weil das auch immer so ein Gesamterlebnis ist. Das ist... Ein Tag als Straßenmeister. Ja, ja, ich darf es ja nicht spoilern, Mensch. Aber egal, das sieht man ja sowieso, wenn man da hinkommt. Dann ist es ja auch manchmal das Teil. Also ich kann euch nur raten, wenn ihr keinen Bock auf Warnweste habt, ein Klemmbrett in der Hand hilft immer. Und außerdem ist es mega praktisch, weil ihr auf dieses Klemmbrett durchaus das ausgedruckte Listing legen könnt. Ja, und dann... Dann bist du entweder ein Straßenumfrage. Ja, ich kenne diesen tollen Trick. Und dann... Sind Sie von der Stadt? Oh, ich will keine Menschen kennenlernen. Ich will nicht, sag ja, du hast verloren. Die Oma war 80. Hättest du ja gesagt? Ich habe nein gesagt und die hat mich noch 10 Minuten voll gelabert. Ja, wegen der Bäume wollte sie mal Bescheid. Ich finde es geil. Also Klemmbrett finde ich immer geil. Du bist dann auch wieder in so einer... Entweder labern sie dich an, das kriegst du schnell abgeblendet, oder labern dich nicht an, weil du halt offiziell ist. Manche heißen auch aus, weil sie denken, du machst eine Umfrage. Den Tag als Straßenmeister da, den nimm mal unbedingt mit auf. Und die Links, den will ich als besonderen Cache unterpacken. Der ist wirklich gut. Und Halvor kennt das ja auch, weil Halvor habe ich mal ein Klemmbrett. Der rennt jetzt auch mal mit Klemmbrett rum. Tag als Straßenmeister, ja. Also mich kann es schon wieder nerven, wenn ich da so ewig suche. Ne? Ja, ich glaube, die meisten, ich gucke, glaube ich, schon böse, die lassen mich mittlerweile dann in Ruhe, wenn ich irgendwo suche. Weil ich das immer so, ich bin einfach, ich habe gar nichts gegen Menschen, die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ja, du musst ja einfach mit zerzausten Haaren rumlaufen. Ja, vielleicht. Und dann mit so einem Glück und dann mit so, wo sind meine Mäuse? Wo sind meine Mäuse? Wo sind meine Mäuse? Hä? Und dann spricht dich keiner an. Dann spricht auch. Dann gehen die alle um dich herum. Da hast du alle Zeit. Genau, Zwangsbespaßung am besten durch Ona. Das ist besonders geworden. Kriegst du zur deinem Muttertor, Halvor. Passt. Wie gesagt, ist immer ein Gesamterlebnis. Was hilft's? Ja, du, jetzt haben wir aber einen kurzen Podcast abgeliefert. Ja, wir sagten ja, wir machen diesmal ein bisschen kürzer. Es ist geil, wir kriegen das. Ja, wir haben uns noch angestellt, keine Themen nach 2 Wochen, über was sollen wir reden? Ja, wir haben hier schon große Major-Themen notiert, die wir noch nicht mal angesprochen haben. Genau, das können wir fürs nächste Mal tatsächlich. Ja, beim nächsten Mal haben wir wieder so viel Zeit, dann kriegen wir wieder alle möglichen Scheiße rein. Das können wir ja trotzdem vorher schon mal einstreuen. Vielleicht will ja auch einer noch was da vorher zu sagen oder mit reinbringen in das Thema. Wir wollten uns mal so ein bisschen unterhalten, Einstieg ins Hobby heute und früher. Wo mir das am meisten auffiel, ist eben mit der App zum Beispiel. Wo heute die meisten können sich gar nicht vorstellen, wie man sonst eingestiegen ist. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was man mit der App will. Also das finde ich wirklich immer gar nicht interessant. Das ist so der grobe Ansatz, den man hat. Oh Gott, jetzt gibt es das in anderen Podcasts wieder. Meinst du, der Chinese kopiert wieder? Ja, das kann natürlich sein, aber da ich den nicht höre, kriege ich es nicht mehr mit. Also von daher ist es nicht so schlimm. Ah ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Ja, aber wir hatten einen nächsten Termin, können wir ja schon mal nennen. Was ist überhaupt jetzt so angesagt für uns hier, was die Leute interessieren könnte? Also nicht, dass ich da auf Klo will, aber was haben wir denn? März haben wir heute, genau. Als nächstes, also ich fahre jetzt mal, habe ich auch angetragen. Schächel hat übrigens kein soziales Problem, ich weiß gar nicht warum. Wie kommt dann jetzt darauf? Ich kriege ja nebenbei, ich muss Twitter also, echt ausschalten. Wenn du als hier rumfahrender Verkäufer ein Problem hättest, wie, also. Techel hat mir gerade geschrieben, hat kein soziales Problem. Und ich verstehe immer, ich muss Twitter ausschalten, zwischendurch. Wie sieht's aus? Ich bin erstmal nächste Wochenende auf Coin Festival. Jörg geht unter die Coiner, ich sehe es hier schon vor mir, alles gestapelt. Ich wollte mir das ja erklären lassen von Heide Sieg. Aber die wollten nicht so richtig daran. Die wollte mir dann von der Orga welche aufs Auge drücken, die mir die Orga-Geschichten erzählen. Und jetzt haben wir uns lieber darauf geeignet, lassen wir es lieber ganz. Also nichts gegen die Orga, aber diese Orga-Interviews sind mir immer, was soll die Orga auch erzählen, außer dass alles toll ist, alles schön ist, alles gut läuft, alles toll war, nächstes Jahr wieder. Also da wird es keinen Bericht von geben, denke ich mal. Ich bin morgen auf Nachtcachen, da wird es vielleicht einen Bericht im Podcast davon geben. Welchen denn? Habe ich hier jetzt nicht stehen. Oh. Kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Nein, dann übernächste Woche, da bin ich nur noch Malle. Malle habe ich überlegt, wollte ich mal sehen. Vielleicht nehme ich was auf. Audio. Ich weiß aber, Audio finde ich immer schwierig. Find ich Video. Vielleicht trägst du mich endlich mal da in die Caches ein. Natürlich, sowieso. Mann. Was kommt dann? Oh, dann ist an dem Wochenende nix. Da bin ich voll ausgebucht. Dann reise ich wieder durch die Republik. Aber am 7. sind wir dann wieder beim Podcast. Ja, und davor war ich noch bei der Alpha-Pussy, bei Caroline Keberkuss. Oh, das können wir hier nicht reinbringen. Das ist ja kein Geocaching. Und dann laufen sie kein Geocaching-Content, aber da werde ich wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut drauf sein. Und dann machen wir wieder... Auf der Keberkuss? Am 7. machen wir live, ne? Dann machen wir live. Danach ist auch schon das Electrifinity Festival 2017. Müssen wir eigentlich mal irgendwen live einladen hier? Nö, müssen wir nicht. Nee, danach ist Ostern. Will sowieso keiner kommen. Genau, dann habe ich mit Sicherheit einen Bericht. London, das dürfte ja mal ein kleiner Bericht werden. Ja, du wirst nicht glauben, dann startet die großartige Daimunda-Tour auch noch. Auch nach London? In der London-Zeit. Und dann treffen wir uns wahrscheinlich auf dem Mega am Bremerhaven. Wieso habe ich denn hier Ferienwohnung Haus Buchberg? Ah, siehst du, ich laufe vorher nochmal den Heineweg zum Brocken hoch. Und werde mir dann auch endlich mal des Gründels Walpurgis. Nicht so viel den Gründel, nicht so. Nenn doch auch nochmal andere gute Geocaching-Autoren. Der Hexes Walpurgis. Also eigentlich geht es mir um diese Walpurgis-Event, das wollten wir schon immer mal gucken. Also nicht die Zito-Müll sammeln tue ich ja nicht, aber abends will ich dahin. Siehst du, das ist vorher noch. Deswegen, wie gesagt, wir haben echt jedes Wochenende im Moment zu, mit allen möglichen Dingen. Und dann kommt Mega in Bremerhaven, wo wir dann ja, wir haben heute ja gerade festgestellt, dass wir noch nicht mal wissen, wann, wo, welche Uhrzeit und was wir eigentlich machen. Aber irgend so ein Inas Nacht war die grobe Planung. Und ich glaube, eine Kneipe gab es schon. Die hatte Graf Zahlmer uns mal gepostet. Ja, wir wissen aber nicht wann. Und ich hoffe, ich habe noch gar keine Übernachtung. Aber ich werde wahrscheinlich auch Verkut hier fahren. Also solltet ihr vorbeigucken, soweit ich gehört habe, hat uns ja Ferrari gehört zugesagt, nach dem dritten gedeckt nackt auf dem Tisch zu tanzen. Also da sind wir aber schon im Mai, richtig. Danach kommt das großartige Maige im Saarland, was ich leider nicht besuchen werde. Ich auch nicht. Da weil ich so da leider was anderes habe. Aber danach, im Juni, ihr seid alle eingeladen, die Geocaching-Meisterschaft in Lüneburg auf den Spuren der Hanse. Ach, am 10., ne? Genau, GC6ZQTD. Ach, dann sollten wir da vielleicht auch mal überlegen, ob wir da denn wieder den weißt Podcast... Weißt du, es war jetzt hier so ein Event, weißt du, da hätte ich das alles klar machen können nach dem Motto, kannst du mal mitlaufen und so weiter. Ich habe nur dieses Event für dich verplant. Ich war 600 Kilometer, fast 700 wo ganz anders. Oh. Ich war in Heidelberg, das Event war in Lüneburg. Bisschen und ich kriegte dann so ein Foto gemailt, ich habe noch nicht mal abgesagt, ich Idiot, wo meine Namensschilder auch für alle drei. Ja, hatte ich gesehen, ja. Oh, peinlich. Also dann lass uns auch mal am 10. schon mal grob festhalten, dann könnte man dann auch den Podcast vielleicht machen vor Ort. Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht lieber am 9. machen. Da bin ich nicht angemeldet. Aber auch das kriegen wir sicherlich hin dann. Also weißt du, wir machen es wie die Medien. Einfach so Podcast laufen lassen, einfach labernd rein. Ja, also 9. oder 10. könnte dann wahrscheinlich der nächste Podcast-Termin sein. dann fahren wir nach Kreta und dann ist es auch erstmal genug. Wir planen ja eh nicht so lange voraus. Wann sind wir denn an der 100. Folge überhaupt? Ach, was weiß ich, ist auch egal. Wahrscheinlich, um ganz ehrlich zu sein, ja. Ist das da? Das ist auf der Geocaching-Meisterschaft, oder? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt 97. Vielleicht machen wir auch vorher wieder zu. Wir sind ja wieder in Bremerhaven. Das ist ja gut. Letztes Mal hat Bremerhaven auch dafür gesorgt, dass wir danach eine lange Pause gemacht haben. Dann machen wir zu. Ja. Dann empfehlen wir euch noch mal ein paar andere Podcasts. Mit der 99. Hören dann auf. Der hätte ich jetzt im Moment, wüsste ich jetzt nicht so richtig. Wo soll ich denn jetzt den 9. oder 10. hinlegen? Legen wir mal 10. Podcast hin. Ja, ist egal, kannst auch 9 nehmen. Also ist vielleicht sogar besser. Am 10. willst du doch helfen, oder nicht? Ich will gar nicht helfen. Ich will dann mir das nur angucken. Ja, dann ist der 10. besser. Weil dann kann man auch überlegen, während die unterwegs sind, da kann man ja sogar live was machen. Da kann man sogar spoilern. Muss man mal gucken. Also da wissen wir noch nicht genau, wie wir das so machen. Guck mal, das Event ist 90 Meter von meiner Heimlocation entfernt bei Halfor. Das heißt, dann wissen wir auch, wo wir da nicht live senden können. Ja, egal. Schnappen wir uns ein, zwei Gäste, klauen Halfor den Schlüssel und dann kann ich mich erinnern. Halfor schließt die Playstation an und wir machen einen schönen Gaming-Nachmittag und nebenbei auf. Das wäre möglich. Supportet uns, indem ihr uns bei iTunes nochmal eine Bewertung reinschickt. Wir sind jetzt bei 51. Wir haben jetzt genug, das rein. 51, ja, also. Einer hat sogar rumgenölt, dass ein Mikrofon poppen würde, wahrscheinlich meins, ich weiß es nicht mal. Dein Mikrofon poppt? Ich weiß nicht, wenn du das anguckst, kriegst du mal diese 51 Bewertungen zu sehen und unten drei Texte. Ja. Und die scheinen aber irgendwie rollierend zu sein. Mhm. Und da ist irgendein ganz alter drin, der hat mal ganz am Anfang wohl eins von unseren Mikros bemängelt. Für weiß ich auch nicht, was das soll. Siehst du, jetzt haben wir auch noch zwischen Kleider und Halfor irgendwie eine. Oh, die wollen zusammen in den Keller. Ja. Ferkel. Kleider Halfor hat ein großes Bett. Da passen auch zur Not drei Leute rein. Der hat viel Großes. Der schickt auch viel Karten. Okay, jetzt wird es schlüpfrig und wir wollten ja Geocaching-Themen behandeln. Ja, wie wir versprochen hatten, eine kurze Folge. 2:20 sind wir jetzt. Ja. Wir verabschieden uns. Ja, ich würde sagen, ich schalte jetzt hier mal langsam ab. Also macht's gut da draußen. Danke fürs Zuhören, hoch die Tassen. Tschüssi. Ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir gar keinen Abbinder gemacht. Doch, hatten wir. Du, wir haben jetzt so viel vorgeplant, machen wir sonst nie. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir alle Termine eingehalten haben? Das ist ein absolutes Novum. Das muss ich auch sagen. Absolutes Jetzt müssen Novum. Wir alle raus sein, ne? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles abgeschaltet. Was meint er denn? Ach so, jetzt sichert er das noch wieder. Ach, das läuft ja auch dann bald nochmal aus. Da müssen wir auch wieder gucken hier bei Mixel. Sag mal, wollen wir nicht eigentlich doch mal eine Urlaubspause einlegen? Ja, können wir machen. Wir haben letztes Jahr keine gehabt. Kann man machen. Wer hat auch letztes Jahr gepasst irgendwie? Da war ja irgendwie immer zwischen. Ich meine, solange es passt. Wozu? Im Sommerloch. Jetzt ich sage, solange es passt, wozu? Ich meine, Jürg, ich habe mal wieder Bock, dass wir gemeinsam cachen gehen und darüber berichten. Ja, das ist sowieso immer. Ich würde das eher in den Sommer. Gerne im Sommer machen. Ja, absolut. Ach, allein schon auch wegen der Aufnahmetechnik ist das einfach angenehmer. Was ist ein Kiwi IRC? Ah ja, okay. Na gut. Kiwi? Achso, das ist von da, wo er drin war, ja. Oh. Ja, nimmst du noch auf? Bist du schon durch? Ja, nimm noch auf. Nimmst du ein bisschen ab? Ja, wir machen da noch mal 2 Minuten. Das kann man auch Nachbesprechung nennen. Ja. Wir könnten uns jetzt zu. Und wie fandst du den Podcast? Ja. Wir können uns auch als Event locken. Schön, dass Telekom mir jetzt Service für DSL und Smartphone anbietet. Okay. Wie schalte ich hier eigentlich mal auf Achter Offline-Modus aus? 1000 Mikes hatte 14 Zuhörer, sagt er. Ja, das ist doch schön. Nicht so viel. Ich habe das Gefühl, diesmal war live nicht so viel dabei. Aber das macht ja auch nichts. Genau, so. Ich gehe morgen früh ins Kino. Mit Krümel meiner Frau. In Alvira. Alvaida oder so. Schöner Trickfilm irgendwie. So, man muss sich ja immer sowas aussuchen, was man vielleicht auch als Erwachsener irgendwie so überstehen kann. Ja. Ohne den Alkoholtod im Kinderkino zu sterben, ja. Ja, weil meistens Kinder sehen ja so Filme ganz anders. Die sehen ja Filme so interaktiv, ey. Ja, da und da, das ist richtig laut, das ist richtig Stimmung, ja? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ja. drauf hätte. So, jetzt klappe ich mein Mikro aber weg. Du hast ausgemacht, ne? Ja, ich mache jetzt aus.